William Shakespeare, die tragische Geschichte von Hamlet, Prinz von Dänemark. Aus dem Englischen von Mike Hamburger und Adolf Dresen. Na, hat das Ding sich heute schon gezeigt? Ich habe nichts gesehen. Horatio sagt, es ist bloß Fantasie. Die letzte Nacht, als dieser Stern da westlich vom Polar aufzog, die Himmelsgegend zu beleuchten, wo er jetzt brennt. Marcellus und ich standen, die Uhr schlug eben eins. Psst! Still! Sieh, wie es da wiederkommt. Ganz die Gestalt wie unser toter König. Es wünscht, dass man es anspricht. Tu's, Horatio. Was bist du? Das missbraucht die Zeit der Nacht und diese edle Kriegsgestalt, in der die Majestät des toten Dänemark dereinst umherschritt. Bei Gott, ich sage dir, sprich! Es ist beleidigt. Da. Es stellt's davon. Steh! Sprich! Sprich, ich sage dir, sprich! Weg ist's und will nicht reden. Was jetzt, Horatio? Ist das nicht etwas mehr als Fantasie? Was haltet ihr davon? Bei meinem Gott, ich könnte das nicht glauben. Wäre nicht dies sinnliche und sichere Zeugnis der eigenen Augen? Gleicht es nicht dem König? Wie du dir selbst. Sehr seltsam. Und zweimal schon um diese tote Zeit passierte er mit Kriegsschritt unsere Wache. Was das speziell bedeutet, weiß ich nicht. Jedoch nach Sicht und Umkreis meiner Kenntnis verkündet dies dem Staat merkwürdigen Umbruch. Gut, dann nehmt Platz. Und sage, wer es weiß, warum dies scharfe, angespannte Wachen den Untertan des Reichs allnächtlich plagt. Was gießt man täglich bronzene Kanonen und kauft auf Auslandsmärkten Kriegsgerät? Wofür hetzt man nach Werftarbeiter, deren Schuften den Sonntag schon nicht mehr vom Alltag trennt? Man munkelt jedenfalls. Der letzte König, dessen Ebenbild uns gerade erschien, ward, wie ihr wisst, von Fortinbras von Norwegen, der angestachelt war von rüdem Stolz, zum Kampf gefordert. Indem der tapfere Hamlet den Fortinbras erschlug, der laut Vertrag, wohl garantiert durch Recht und Ritterkodex, mit seinem Leben auch verlor das Land, das er besaß einst, an den Überwinder. Nun hat sein Sohn, der junge Fortinbras, voll unerprobtem, heißem Tatendrang, in den und jenen Ecken Norwegens zusammengekratzt, ein Heer von Vogelfreien, für Sold und Kost, zu einem Unternehmen mit Mark, das keine andere Absicht hat, als mit der starken Hand und Waffenlogik besagte Länder, einst verspielt vom Vater, uns wieder abzunehmen. Das vermute ich ist der Hauptbeweggrund unserer Vorbereitung. Motiv für unseren Wachdienst? Und der Ursprung von dem Rumoren und Gehetz im Land. Doch seht, der Morgen läuft im roten Mantel über den Tau des östlichen Berges dort. Brechen wir die Wache ab. Ich meine, wir teilen, was wir heute Nacht hier sahen, dem jungen Hamlet mit. Bei meinem Leben, das Wesen stummt zu uns. Ihm wird es reden. Obwohl von Hamlets, unseres Bruders Tod, noch das Gedächtnis frisch ist, und uns ziemt, voll Schmerz zu trauern, wie auch unseren Ländern, hat doch Vernunft so weit Natur bekämpft, dass wir mit weisem Schmerze seiner denken. Weshalb wir unsere Weilandschwester, nunmehr Gattin, Königin Witwe dieses tapfern Staats, mit sozusagen deprimierter Freude, mit einem heitern, einem feuchten Auge, mit Leichenjubel und mit Hochzeitsklage, in gleichen Schalen wegen Lust und Leid, nahmen zur Frau. Auch sperrten wir in diesem uns eurer besseren Weisheit nicht, die frei uns zugestimmt hat. Allen unseren Dank. Nun dies. Ihr wisst, der junge Fortinbras, von unseren Kräften schlechte Meinung hegend, aber glaubend, durch des teuren Bruders Tod sei unser Staat verrenkt und aus den Fugen, verbündet also solchem Traum von Vorteil, hat er nicht versäumt, uns zuzusetzen mit Forderung, die Länder abzutreten, die sein Vater Kraft des Rechts verlor an unseren tapferen Bruder. Wir mahnen hier Norwegens König, Onkel des Fortinbras, der schwach und bettlägerig vom Plan des Neffen kaum weiß, er möge dessen weiterem Vorgehen Schranken setzen. Wir senden daher euch, Freund Cornelius, und euch, Waltemant, mit diesem Gruß zum alten Norweger. Und wir ermächtigen euch in Person zur Unterhandlung mit dem König, so weit, als der Vertrag hier aufgeführt erlaubt. Lebt wohl und eile lobe eure Treue. Hier wie in allem wollen wir Treue zeigen. Wir zweifeln nicht daran. Lebt herzlich wohl. Und nun, Laertes, was gibt es mit euch? Ihr nanntet ein Gesuch. Was ist's, Laertes? Strenger Herr, Urlaub zurück nach Frankreich, von woher ich guten Willens zwar nach Dänemark kam, bei eurer Krönung meinen Eid zu leisten, doch jetzt gestehe ich nach erfüllter Pflicht, drehen meine Wünsche wieder um nach Frankreich. Entlässt der Vater euch? Was sagt Polonius? Er rang, Milord, durch mühevolles Bitten mir lahmen Urlaub ab, so dass ich endlich den Wunsch mit schwerem Ja-Wort siegelte. Ich bitte euch sehr, gebt Urlaub, ihm zu gehen. Ergreift den Tag, Laertes. Zeit ist dein und dein Talent. Benutze sie nach Wunsch. Doch nun mein Neffe Hamlet und mein Sohn. Was hängen noch die Wolken über euch? Nicht doch, Milord. Ich bin so viel in Sonne. Mein Hamlet, wirf die nächtige Farbe ab. Dein Auge ruhe freundlich auf den Dänen. Such doch nicht ständig mit verhangenem Blick im Staub den edlen Vater. Denn du weißt, es ist üblich so. Was lebt, lebt seine Zeit und geht durchs Leben in die Ewigkeit. Lieb ist und eurem Wesen äußerst rühmlich, Hamlet, dem Vater diese Trauerpflicht zu leisten. Doch hört, auch eurem Vater starb ein Vater, und dem gestorbenen Vater starb der seine. Der Hinterbliebene war als Sohn verpflichtet, die Trauerzeit zu wahren. Doch bestehen auf eigensinnigen Klagen ist das Tun unfrommen Starrsinns, unmännlicher Schmerz. Denn wo man weiß, es muss sein und ist üblich, was soll man sich's mit säuerlichem Trotz zu Herzen nehmen? Welch Vergehen am Himmel und dem Verstand absurd, der immerfort den Tod der Väter lehrt. Werft beiseit den Schmerz, der keine Früchte trägt, und seht in uns den Vater. Denn die Welt erfahr, ihr steht zuallernächst bei unserem Thron. Und es soll nirgends einen Vater geben, der größere Liebe aufbringt für den Sohn, als ich für euch. Betreffend eure Absicht, zurückzugehen auf Schule nach Wittenberg, sie steht im Widerspruch zu unserem Wunsch, und wir suchen euch, beliebt zu bleiben, hier unter Trost und Beistand unseres Blicks, als erster Kavalier, Cousin und unser Sohn. Lass deine Mutter nicht vergeblich bitten, Hamlet. Bleib doch bei uns. Geh nicht nach Wittenberg. Ich gehorche euch nach besten Kräften, Madam. Ja, das ist liebevolles, schönes Wort. Seid denn in Dänemark uns gleich. Kommt, Madame. Die sanfte, freie Einverständnis Hamlets wärmt mir das Herz. Aus diesem freudigen Grund, wenn heute der Däne frohe Gesundheit trinkt, soll's die Kanone in die Wolken brüllen. Das Königsfest soll durch den Himmel hallen als irdisches Gewitter. Kommt mit mir. Sture Fleischzeug ginge, auftaute, lief er als ein Wasser weg. Oh, dass der ewige Himmel sein Gebot nicht stellte gegen Selbstmord. Großer Gott, wie lästig, schal, platt und ergebnislos scheint mir das Getriebe dieser Welt. Spei drauf. Ah, pfui. Welch ein verqueckter Garten, der hoch ins Kraut schießt. Geiles, rohes Zeug erfüllt ihn völlig. Dass es dazu kam. 2 Monate erst tot. Nein, nicht so viel. Nicht 2, 1 Monat nur. Die Sohle noch nicht durch, mit der sie hinter Vaters Leiche ging, wie Nio begann's Tränen. Sie, grad sie. Oh Gott, ein Vieh, bar jeglichen Verstands trauerte länger. Ehefrau des Onkels, des Vaters Bruder, doch nicht ähnlicher dem Vater als ich dem Herkules. In 1 Monat, ehe von den schnellen Tränen noch das Salz aus ihren roten Augen weggespült war, verheiratet. O Todsünde, so flink zu schlüpfen in die Lagen des Inzests. Es ist nicht und es endet niemals gut. Doch spring, mein Herz, nur halt die Zunge fest. Heil eurer Lordschaft. Erfreut sie, frisch zu sehen. Horatio? Was führt Sie, Herr von Wittenberg? Ich kam, Milord, zu Ihres Vaters Begräbnis. Ich bitte, spotten Sie nicht, Studienfreund. Ich denke, es war zu meiner Mutter Hochzeit. Weiß Gott, Milord, sie folgte hart darauf. Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft. Das Gebackene vom Leichenschmaus gab kalte Hochzeitsschüsseln. Oh, träf ich meinen Todfeind eher im Himmel, als dass ich diesen Tag erleb. Mein Vater war ein Mann, nimmt man ihn ganz und gar. Nie werde ich wieder seinesgleichen sehen. Milord, ich glaube, ich sah ihn gestern Nacht. Sah? Wen? Milord, den König. Ihren Vater. Um Gottes Willen, sprecht! 2 Nächte nacheinander ist den Herren Marcellus und Bernardo auf der Wache in toter Einsamkeit der Mitternacht dies widerfahren. Ein Wesen wie ihr Vater, von Kopf bis Fuß und Stück für Stück in Eisen, erscheint vor ihnen, geht gemessenen Schritts langsam und würdevoll vorbei. Sie sprachen es nicht an? Milord, ich tat's. Doch Antwort gab es keine. Sehr sonderbar. So wahr ich lebe, edler Lord, es stimmt. Wir hielten es für eine treue Vorschrift, es Ihnen zu melden. Sah er finster aus? Ein Antlitz mehr voll Kummer als voll Zorn. Bleich oder rot? Nein, sehr bleich. Den Blick auf euch geheftet? Unverwandt. Ich wollte, ich wäre dabei gewesen. Es hätte sie sehr erschreckt. Möglich, möglich. Blieb es lange? Man konnte mäßigen Ganges bis 100 zählen. Ich will heute Nacht wachen. Vielleicht geht's wieder um. Bestimmt, es wird. Wenn es des edlen Vaters Äußeres annimmt, spreche ich es an. Selbst wenn die Hölle klaffte und hieß mich schweigen. Ich ersuche euch alle, wenn ihr das Bild bisher verheimlicht habt, belasst es weiterhin in eurem Schweigen. Und was auch immer heute Nacht passiert, gebt ihm Verständnis, aber keine Zunge. Mein Schiffsgepäck ist schon an Bord. Leb wohl, Ophelia. Was Hamlet angeht und sein Liebeständeln, nimmt es als Laune und als Spiel des Bluts. Ein Pfeilchen in der Frühe der Natur. Nicht mehr. Nicht mehr als das? Nehmt's nicht für mehr. Mag es sein, er liebt euch jetzt und weder Laster noch Betrug befleckt die Tugend seines Wollens. Fürchtet doch den Rang, gewichtig. Wille, nicht sein eigen. Er selber, Untertan der hohen Abkunft. Er kann nicht, wie geringe Leute tun, einfach zugreifen. Denn an seiner Wahl hängt Sicherheit und Wohl des ganzen Staats. Bedenkt, wie eure Ehre leiden kann. Horcht ihr mit leichtem Ohr nach seinem Singen. Verliert ihr euer Herz und öffnet gar vor seinem wilden Andrang euren Schatz. Fürchtet's, Ophelia, fürchtet's, teure Schwester. Haltet euch im Hintergrund der Neigung und fern von Schuss und Ansturm der Begierden. Die Furcht ist euer Freund, darum seid klug. Jugend hat an sich selbst schon Feind genug. Ich will die gütige Lektion als Posten vor meine Brust stellen. Doch, guter Bruder, tut nicht, was gottlose Pastoren tun. Zeigt mir den steilen Dornenpfad zum Himmel und trabt als Mann von Welt gebläht und forsch hinab den Blumenweg der Tändelei. Das eigene Wort verachtend. Keine Sorge. Noch da, erntest früh, an Bord, an Bord. Der Wind sitzt eurem Segel im Genick und man erwartet euch. Hier. Meinen Segen. In aller Demut denn adieu, Milord. Lebt wohl, Ophelia? Und erinnert euch an meinen Rat? Ich schließe ihn ins Gedächtnis. Und ihr sollt selbst den Schlüssel dazu führen. Lebt wohl. Was sagte er? Was ist das für ein Rat? Wenn ihr gestattet, es betrifft Lord Hamlet. Man sagt mir, er hat neuerdings recht oft sich euch privat gewidmet. Und ihr selbst gabt ihm recht frei und großzügig Audienz. Was gibt es zwischen euch? Sagt mir die Wahrheit. Er macht seit einiger Zeit, Milord, mir oft Anträge seiner Zuneigung. Zuneigung? Ihr redet wie ein Backfisch von solcherlei Gefahr noch nicht gesiebt. Und glaubt ihr den Anträgen, wie ihr es nennt? Milord, er drängte mich mit seiner Liebe in allen Formen des Respekts. Ja, Formen sind mir das. Geht weg, geht weg. Und gab den Worten auch Gewicht, Milord, mit allen Schwüren, die der Himmel hat. Ja, Sprenkel für die Drosseln. Ich weiß selbst, wenn's Blut erst brennt, wie eilfertig die Seele der Zunge Schwüre eingibt. Ab diesem Tag seid karg mit eurer keuschen Gegenwart. Schlagt höher an den Kurs eures Gesprächs. Ich will, in schlichten Worten, ab sofort, dass ihr kein Stündchen eurer Freizeit wegwerft durch Schwatzen oder Plaudern mit Lord Hamlet. Ich werde gehorchen, Milord. Was ist die Uhr? Ich glaube, kurz vor 12. Es rückt die Zeit heran, in der das Wesen umzugehen pflegt. Was stellt das vor, Milord? Der König feiert durch und gibt Gelage. Man tafelt und man hüpft im Aufstiegstaumel. Und schüttet er den Rheinwein in den Hals, I ahn die Kesselpauken und Trompeten sein Wohlbekomms ins Land. Ist das so Brauch? Ja, das schon. Doch finde ich, obwohl ich hier geboren und damit aufgewachsen bin, ein Brauch, den man mehr ehrt durch Bruch als durch Befolgung. Dame Lord. Es kommt. Ihr Engel und Sendboten Gottes helft uns. Sei ein Geretteter. Sei ein Verdammter. Ich nenn dich Hamlet. Fürst. Vater. Dänenkönig. Oh, gib Antwort, warum die Gruft, in der wir dich in Frieden ruhen sahen, jetzt ihre schweren Marmorkiefer aufriss, dich wieder auszuspeien. Warum ist das? Weshalb? Was sollen wir tun? Es gibt euch Zeichen, mit ihm wegzugehen. Als hätte es irgendeine Mitteilung für euch allein. Also folge ich. Tut's nicht, Mylord. Warum soll ich mich fürchten? Wie wenn es euch zur Flut hinlockt, Mylord. Zur grauenhaften Spitze jenes Cliffs, das über seinen Fuß ins Meer hinabnickt. Dort irgendeine andere Spukform annimmt, die euch der Herrschaft der Vernunft beraubt und euch in Wahnsinn stürzt. Mein Schicksal schreit. Bei Gott, ich mach zum Geist, wer mich nicht lässt. Voran! Ich werde folgen! Er wird noch rasen durch die Einbildung. Wohin führst du mich noch? Ich gehe nicht weiter. Sprich! Ich muss hören! Und du musst rächen. Hast du erst gehört? Was? Ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, gewisse Zeit des Nachts zu irren und tags zu fasten. Eingesperrt in Feuer, bis jede Untat meiner Zeitlichkeit gebrannt und weggefegt ist. Wer es erlaubt, das stumme Schweigen meiner Haft zu brechen? Ich könnte reden, dass beim leichtsten Wort dein Mark verdampfte und dein Blut erstarrte. Doch dieses Wort aus Ewigkeit ist nicht für Ohr aus Fleisch und Blut. Hör, hör, oh hör! Hast du je deinen Vater lieb gehabt? Oh Gott. Räch seinen achtlosen, verdammten Mord. Mord? Ja, Mord. Mord. Schon verdammt im besten Fall. Doch dieser ganz verdammt. Und fremd. Und achtlos. Rasch. Teil es mit. Dass ich mit Flügeln schnell wie die Gedanken, wie die Liebeswünsche zu meiner Rache flieg. Hamlet, hör. Man hat erklärt, dass mich, ich schlief im Garten, die Schlange biss. So wird das Ohr von Dänemark durch falsche Wiedergabe meines Todes übel getäuscht. Erfahr denn, edler Sohn, die Schlange, die in deines Vaters Leben stach, die trägt jetzt seine Krone. Mein Onkel. Ja. Dieses Vieh voll Ehrbruch und Inzest gewann mit Zauberwitz und Trick begabt. Verflucht die Gabe und der Witz, der so verführen kann. Zu seiner geilen Wollust die scheinbar tugendhafte Königin. O Hamlet, welch ein tiefer Fall war das. Als ich im Garten schlief, die Angewohnheit meiner Nachmittage, beschlich dein Onkel die sorglose Stunde mit giftigem Sud der Hebona im Glas. Und in den Eingang meines Ohres goss er das Aussatzdestillat. So wurde ich im Schlaf durch Bruderhand zugleich um Leben Krone Frau gebracht. Wenn du Art in dir hast, dann trag es nicht. Lass nicht das Königsbett von Dänemark abfallen zum Pfühl von Buhlerei und Inzucht. Doch, wie du immer diese Tat verfolgst, Beflecke dich nicht. Wider deine Mutter beginne nichts. Sie überlass dem Himmel. Und jenem Dorn, der ihre Brust bewohnt und bohrt und sticht. Doch schnell jetzt, lebe wohl. Der Glühwurm zeigt den nahen Morgen an. Adieu. Adieu. Gedenke mein. O all ihr Himmelsscharen, o Welt, was noch? Soll ich auch Hölle sagen? Pfui. Zerreiß nicht, Herz. Ihr meine Sehnen seid nicht plötzlich alt. Steif aufrecht haltet mich. Gedenke mein. Ja, armer Geist. Solang Gedächtnis haust in dem verstörten Ball. Gedenke mein. Ja. Von der Tafel der Erinnerung wisch ich nun alle Nichtigkeiten weg. Sprüche aus Büchern, Bilder von Vergangenem, die Jugend und Beobachtung da aufschrieb. Nur dein Befehl sei ganz allein lebendig in Buch und Blatt und Seite des Gehirns, vermischt mit keiner Plattheit. Ja, beim Himmel. O widerliches Weib, o Schurke, lächelnder, verdammter Schurke, dass einer lächelt, lächelt und ein Schurke ist, zumindest weiß ich, ist es so in Dänemark. Was ist passiert, Milord? Oh, wundervoll. Erzählen Sie. Es lebt kein Schurke in ganz Dänemark, der nicht ein Schuft ist. Es muss kein Geist vom Grabe auferstehen, um das zu sagen. Richtig. Das ist richtig. Drum, ohne weitere Umstände, ich denke, wir schütteln uns die Hände und gehen los. Sie, wie Geschäft und Neigung Ihnen zeigt, denn jedermann hat Neigung und Geschäft, was es auch sei, ich für mein armes Teil will beten gehen. Den Spuk betreffend. Der Geist ist ehrbar. Lasst es euch gesagt sein. Doch eure Neugier, was es von mir will, bezwingt, so gut ihr könnt. Macht nie bekannt, was ihr heute Nacht hier saht. Lord, gewiss nicht. O Tag und Nacht, dies ist erstaunlich fremd. Es gibt mehr Dinge in Himmel und Erde, Horatio, als unsere Wissenschaft sich träumen lässt. Doch kommt, niemals, so Gott euch helfe, wie fremd und seltsam ich mich geben mag, falls es vielleicht mir einmal richtig scheint, ein albernes Gehabe anzunehmen. Niemals sollt ihr durch Sprechen von so zweifelhaften Phrasen wie »Ja, ja, wir wissen« und »Wir könnten, wenn wir wollten« und »Was der Dunkelheiten mehr sind« zeigen, dass ihr da etwas von mir wisst. Dies schwört, so wahr ihr Gnade hofft in höchster Not. Und bitte, stets den Finger auf den Mund. Die Zeit ist aus den Fugen. O Verdruss, dass gerade ich sie wieder richten muss. Ophelia, was gibt's? Milord! Milord! Ich bin so sehr erschrocken. Wodurch, in Gottes Namen? Milord, ich war im Kabinett beim Nähen. Da Lord Hamlet. aufgeschnürt das ganze Wams. Kein Hut auf seinem Kopf, die Strümpfe schmutzig und bänderlos als Fesseln um die Knöchel. Von einem Ausdruck so erbarmungswürdig, als sei er ausgestoßen aus der Hölle, um Gräuel zu rühren. So steht er vor mir. Verrückt vor Liebe. Mylord, ich weiß es nicht. Doch fürchte ich es, wirklich. Was sagt er? Er nahm mich beim Gelenk und hielt mich hart. Dann geht er weg, soweit sein Arm ihn lässt. Und mit der anderen Hand, so überm Auge, beginnt er derart mein Gesicht zu mustern, als wollte er es zeichnen. Lange blieb er so. Dann schüttelt er ein wenig meinen Arm, wiegt seinen Kopf so dreimal auf und ab und seufzte. So tief und so erbarmungswürdig, als ob erschüttert wird sein ganzer Bau und alles Ende. Dann lässt er mich los und seinen Kopf über die Schulter drehend, schien er den Weg zu finden ohne Augen. Denn er ging aus der Tür und sah nicht hin und wandte bis zuletzt ihr Licht auf mich. Dies ist ganz die Erschütterung der Liebe, deren Heftigkeit sich selbst zerstört. Gabt ihr ihm seit letztem harte Worte? Nein, bester Lord. Nur wie ihr mir befahlt. Ich wies die Briefe ab und weigerte ihm allen Zutritt. Das macht ihn verrückt. Mich reut, dass ich nicht mehr Bedacht und Urteil an ihn verlor. Ich fürchtete, er spielt und ruiniert dich. Doch verflucht mein Argwohn. Bei Gott, es ist die Eigenschaft der Jahre, mit deiner Meinung übers Ziel zu schießen, wie für gewöhnlich jüngeren Geschlecht die Umsicht fehlt. Kommt, gehen wir zum König. Die Liebe kenne er. Man nimmt mehr Hass in Kauf, verbirgt man sie, als deckte man sie auf. Willkommen, Rosenkranz und Gildenstern. Außer, dass uns verlangte, euch zu sehen, dass wir euch dringend brauchen, gab uns Grund, nach euch zu schicken. Einiges hörtet ihr von der Verwandlung Hamlets. Doch was das ist, außer des Vaters Tod, das ihn so weit aus dem Verständnis seiner selbst gesetzt hat, kann ich nicht träumen. Ich ersuche euch zwei, die ihr von Kind an mit ihm aufgezogen und ihm nach Art und Alter Nachbarn seid, dass ihr geruht, an unserem Hof zu weilen für kurze Zeit, dass ihr durch euren Umgang ihn zu Vergnügen zieht und dabei sammelt, so viel euch die Gelegenheit beschert, ob etwas Unbekanntes ihn bedrückt, dass wir, wär es bekannt, doch heilen könnten. Ihr lieben Herren, er sprach sehr viel von euch. Ich bin gewiss, es leben nicht zwei Männer, an denen er mehr hängt, wenn's euch beliebt. Zeigt uns die Freundlichkeit, den guten Willen, hier eine Zeit lang bei uns zu verweilen. Eure Majestäten, ihr könntet Kraft der Herrschaft über uns den hohen Willen äußern als Befehl, statt als Gesuch. Doch, wir gehorchen beide. Dank, Rosenkranz und lieber Gildenstern. Dank, Gildenstern und lieber Rosenkranz. Bitte besucht doch sofort meinen Sohn, der zu verändert ist. Gott mach ihm unser Hiersein, unser Tun recht angenehm und hilfreich. Ja und Amen. Die Botschafter von Norwegen, Mylord, sind freudig heimgekehrt. Du warest stets der Vater guter Nachricht. Ich halte den Eid, wie ich die Seele halte, so meinem Gott als meinem gnädigen König. Ich glaube auch, es sei denn, dies Gehirn jagt in der Spur der Politik so sicher nicht mehr wie ehedem. Ich hab durchschaut die wahre Ursache von Hamlets Tollheit. Oh, sprecht davon, das wünschte ich zu hören. Gebt Vortritt den Botschaftern. Meine Nachricht soll das Dessert sein für den Tafelschluss. Gebt ihnen selbst die Ehre. Führt sie vor. Er sagt mir, liebe Gertrud, er erkenne die Wurzel der Verstörtheit eures Sohnes. Ich glaub, es ist nichts anderes als das eine. Seines Vaters Tod und unsere hastige Heirat. Wir wollen ihn prüfen. Willkommen, meine Freunde. Sagt, Waltermand, was gibt's von Bruder Norwegen? Verbindlichste Erwiderung eurer Grüße. Auf unser erstes hemmte er die Werbung seines Neffen. die ihm anfangs nur Vorbereitung gegen Polen schien. Doch besser nachgeschaut, fand er, tatsächlich, sie richtete sich gegen euch. Worauf erbost, dass seiner Krankheit Schwäche seinen Jahren so übel mitgespielt wird, er Dekret an Fortingbras schickt, der sofort gehorcht, von Norwegen gerügt wird, kurz und gut, dem Onkel einen Eid schwört, niemals wieder die Waffen gegen eure Hoheit zu probieren. Der alte Norweger in heller Freude lässt ihm für 60.000 Kronen Rente und Vollmacht, die geworbenen Soldaten nach altem Plan auf Polen zu verwenden. Mit dem Gesuch, hier näher ausgeführt, ihr mögt geruhen, dem Heerbann frei Geleit durch euren Machtbereich zu garantieren. Es gefällt uns gut. Zu nachdenklicher Zeit wollen wir es lesen, beantworten und das Geschäft erwägen. Bis dahin Dank für wohlverwandte Mühe. Ruht jetzt, zur Nacht wollen wir zusammen tafeln. Willkommen daheim. Der Punkt ist gut geendigt. Mein Lehnsherr, Madam, zu exponieren, was Majestät sein soll, was Treue ist, warum Tag, Tag, Nacht, Nacht, die Zeit ist, das hieße nur verschwenden, Nacht, Tag und Zeit. Weil Kürze denn des Witzes Seele ist, Langatmigkeit nur Gliederwerk und Zierat, fass ich mich kurz. Ich habe eine Tochter, habe, weil sie mein ist, die mir in Pflicht und in Gehorsam, seht, hier dieses gab. Nun hört und zieht den Schluss. An die himmlische und das Idol meiner Seele, die sehr berückende Ophelia. Das ist eine schlechte Wendung, berückend ist eine hässliche Wendung, doch ihr sollt hören. Und zwar an ihren ausgezeichneten weißen Busen, gegenwärtiges etc. Ging ihr das von Hamlet zu? Madame, ein wenig Geduld, ich bin vollständig. Bezweifle der Sterne Brände, bezweifle das Sonne zieh, bezweifle das Wahrheit Ende, doch dass ich dich liebe, nie. O liebe Ophelia, ich bin schwach im Reimen, mir fehlt die Kunst, meine Seufzer zu messen. Doch dass ich dich bestens liebe, o allerbestens, das glaube. Adieu, dein für immer teuerstes Fräulein, solange ihm diese Maschine gehört, Hamlet. Dies, in Gehorsam, zeigt mir meine Tochter. Des Weiteren hat sie seine Näherungen, wie sich's begab, nach Hergang, Zeit und Ort, mir stets vors Ohr gebracht. Doch wie nahmen Sie die Liebe auf? Für was seht ihr mich an? Für einen Mann ehrlich und treu ergeben. So findet mich. Und meiner jungen Dame riet ich so. Lord Hamlet ist ein Prinz, fern deinen Kreisen. Dies darf nicht sein. Und schrieb ihr ferner vor, sie habt sich abzusperren vor seinem Zutritt, hab Boten nicht noch Pfänder zuzulassen. Dies dargelegt, trug ihr mein Ratschlag Früchte. Und er, verstoßen, um es kurz zu machen, verfiel in Traurigkeit, von da in Fasten, von da in Schlaflosigkeit, dann in Schwäche, von da in Schwindel und durch solches Fallen bis in die Tollheit, die jetzt in ihm rast und die uns trüb stimmt. Glaubt ihr, das ist es? Es könnte ganz gut sein. Wie lässt sich das prüfen? Ihr wisst, er wandert manchmal 2-3 Stunden in diesem Vorraum. Zu solcher Zeit lass ich die Tochter an ihn, und ihr und ich, verborgen hinterm Teppich, beobachten den Treff. Liebt er sie nicht und ist nicht deshalb vom Verstand gefallen, dann lasst mich nicht mehr Staatsminister sein, nein, Pächter oder Kutscher. Da, seht, wie ernst der Arme kommt und liest. Schnell fort, ich bitte euch um eins, schnell fort. Ich mache mich sofort heran, erlaubt. Wie geht's meinem guten Lord Hamlet? Gut. Gott sei Dank. Kennt ihr mich, Milord? Vollkommen. Sie sind ein Kuhhändler. Nicht ich, Milord. Dann wollte ich, Sie wären ein so ehrlicher Mann. Ehrlich, Milord? Ja, Sir. Wie diese Welt läuft, heißt ehrlich sein, ausgesucht unter 10.000. Sehr wahr, Milord. Denn wenn die Sonne einen toten Hund küsst, der davon Maden ausbrütet. Haben Sie eine Tochter? Ja, Milord. lassen Sie sie nicht an die Sonne. Empfänglichkeit ist ein Segen, aber nicht wie Ihre Tochter empfangen könnte. Freund, sehen Sie sich vor. Was lest ihr, Milord? Worte, Worte, Worte. Doch das Wesen, Milord. Was für ein Wesen? Ich meine das Wesen eures Buches, Milord. Beschimpfungen, Sir. Denn der satirische Lump hier sagt, alte Männer haben graue Bärte. Ihre Gesichter sind runzlig, ihre Augen scheiden zähen Bernstein und Pflaumenharz ab. Sie verfügen über reichlichen Mangel an Geist sowie über schwache Knie. Alles etwas, Sir, an das ich mit großer Macht und Kraft glaube, doch ich halte es nicht für anständig, es so zu Papier zu bringen. Denn Sie selbst, Sir, könnten mein Alter erreichen. Gingen Sie wie ein Krebs rückwärts. Ist dies auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Mein geehrter Lord, ich will in aller Demut meinen Abschied von euch nehmen. Sie können nichts von mir nehmen, Sir, das ich lieber ließe. Nur das Leben. Nur das Leben. Nur das Leben! Lebt wohl, Milord. Diese langweiligen alten Narren. Verehrter Lord. Mein teurer Lord. Meine prächtigen guten Freunde. Wie geht's dir, Gildenstern? Dir, Rosenkranz. Gute Jungs, wie geht's euch? Was gibt's Neues? Nichts, Milord, als dass die Welt ehrlich geworden ist. Dann geht's auf den jüngsten Tag. Aber eure Neuigkeit stimmt nicht. Lasst mich präziser fragen. Womit habt ihr das an Fortuna verdient, liebe Freunde, dass ihr euch hierher ins Gefängnis schickt? Gefängnis, Milord? Dänemark ist ein Gefängnis. Dann ist die Welt eins. Ein staatliches, in dem es viele Löcher, Verschläge und Zellen gibt. Und Dänemark ist eins der schlimmsten. Wir denken nicht so, Milord. Nun, dann ist es keins für euch. Denn es ist nichts weder gut noch schlecht, erst Denken macht es dazu. Für mich ist es ein Gefängnis. Nun, dann macht es Ihr Ehrgeiz dazu. Es ist zu eng für Ihren Geist. Oh Gott, ich könnte gesperrt sein in eine Nussschale und mich für einen König unendlichen Raumes halten. Wäre es nicht, dass ich böse Träume habe. Wir stehen zu Diensten. Nichts dergleichen. Ich will euch nicht zu meinen übrigen Dienern zählen. Denn als ehrlicher Mann zu reden, ich werde fürchterlich bedient. Was macht ihr in Helsinger? Sie besuchen mich, Lord, ohne Anlass sonst. Bettler, der ich bin sogar arm an Dank. Aber ich danke euch. Und sicher, Freunde, mein Dank ist einen Penny zu teuer. Hat man euch nicht geholt? Ist das eigene Neigung? Ist das freiwilliger Besuch? Kommt, geht ehrlich mit mir um. Kommt, kommt, redet. Was sollen wir sagen, Milord? Na, irgendwas bloß zum Thema. Ihr seid geholt worden. Es ist was wie Geständnis in eurem Blick. Ich weiß, das gute Königspaar hat euch holen lassen. Zu welchem Ende, Milord? Das sollt ihr mich lehren. Aber ich beschwöre euch bei den Rechten unserer Kameradschaft, beim Einklang unserer Jugend, bei den Bindungen stets bewährter Liebe und bei was noch teurem euch ein besserer Redner beschwören könnte, seid gerade und direkt zu mir. Hat man euch geholt oder nicht? Milord, wir wurden geholt. Ich will euch sagen, warum. So kommt mein Erraten eurem Verrat zuvor und eure Verpflichtung gegen König und Königin lässt keine Federn. Ich habe seit kurzem... Warum, weiß ich nicht, alle Lustigkeit verloren, die gewohnten Übungen sein gelassen und gehe wirklich so schwer unter meiner Verfassung, dass dieses stattliche Beiwerk Erde mir als ein ödes Kliff vorkommt. Dieser prächtige Baldachin Luft scheint mir nichts als ein stinkender und bestialischer Haufe von Dünsten. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel im Denken, wie unbegrenzt in Fähigkeit in Erscheinung und Wandel, wie schön und ausdrücklich im Handeln, wie engelhaft im Auffassen, wie gleich einem Gott. Die Blüte der Welt, das Muster des Lebendigen. Und nun mir? Was ist mir diese Quintessenz von Staub? Das sind die Schauspieler. Wir überholten sie unterwegs und hierher wollen sie kommen, um ihnen den Dienst anzubieten. Die Schauspieler sind hergekommen, Milord. Summ, summ. Auf meine Ehre, die besten Schauspieler der Welt. Sowohl für Tragödie, Komödie, Historie. Seneca kann nicht zu schwer sein, noch Plautus zu leicht. Die Leute sind einzig. Sie passen sich der Zensur an wie dem freien Publikum. Ihr seid willkommen. Alle willkommen. Oh, mein alter Freund. Wir wollen frisch drauf los. Wir wollen gleich eine Rede. Kommt, gebt uns eine Probe eures Könnens. Kommt, eine leidenschaftliche Rede. Was für eine Rede, mein guter Lord? Du sprachst mir einmal eine Stelle. Ein vorzügliches Stück. Gut gesetzt, geschrieben, ebenso schlicht wie geschickt. Eine Rede darin liebte ich besonders. Es war Aeneas Geschichte für Dido. Besonders da herum, wo er von der Niedermetzelung des Priamus spricht. Wenn du es gegenwärtig hast, beginn bei der Zeile. Warte. Ungleich gepaart stürzt Pyrrhus auf den Priam. Holt weit aus, doch bloß vom Sausen seines grimmen Schwertes fällt der entnervte Vater. Ilium schien leblos dennoch diesen Streich zu fühlen. Es bückt sein Flammengipfel sich hinab bis auf den Grund und nimmt mit furchtbarem Krachen gefangen Pyrrhus' Ohr. Denn seht, sein Schwert, das schon sich senkte auf des ehrwürdigen Priam milchweißes Haupt, schien in der Luft gehemmt. So stand er ein gemalter Wütrich da und, wie parteilos, zwischen Kraft und Willen, tat nichts. Doch, wie wir oftmals sehen, vor einem Sturm ein Schweigen in den Himmel, still die Wolken, die Winde sprachlos und der Erdball drunten dumpf wie der Tod, mit eins zerreißt die Luft der grause Donner, so nach Pyrrhus' Säumnis treibt ihn erweckter Rach aufs Neu zum Werk und niemals trafen der Zyklopenhammer die Rüstung Mars, gestählt für ewige Dauer, fühlloser als des Pyrrhus' blutges Schwert jetzt fällt auf Priamus. Das ist zu lang. Er will einen Schock oder eine Zote, sonst schläft er. Fahr fort, komm zu Hekuba. Doch wer die schlotterichte Königin da sah. Schlotterichte Königin? Das ist gut. Schlotterichte Königin ist gut. Wie barfuß sie umherlief und in Flammen mit Tränengüssen drohte. Einen Lappen auf diesem Haupte, wo das Diadem vor kurzem stand. Und ein Gewandes statt um die von Wehen erschöpften magern Weichen, ein Laken, in des Schreckens Hast ergriffen. Wer das gesehen, mit giftigem Schelten hätte der an Fortunen Hochverrat verübt. Doch wenn die Götter selbst sie da gesehen, als sie den Pyrrhus argen Hohn sah treiben, zerfetzend mit dem Schwert des Gattenleib, der erste Ausbruch ihres Schreies hätte des Himmels glühende Augen taun gemacht. Seht, hat er nicht die Farbe gewechselt und Tränen in den Augen? Bitte, hört auf. Na gut, du sprichst mir den Rest davon demnächst. Bester Lord, seht, dass man die Schauspieler gut unterbringt. Hören Sie, man soll sie gut behandeln, denn sie sind Auszug und kurze Chronik der Zeit. Und Sie, Sir, hätten besser nach dem Tod eine schlechte Grabschrift als ihre üble Nachrede bei Lebzeiten. Milord, ich werde Sie behandeln nach Ihrem Verdienst. Gottes Donnermann, viel besser. Behandelt jeden nach seinem Verdienst und wär's sicher vom Peitschen. Bringt sie hinein. Kommt, Sirs. Folgt ihm, Freunde. Morgen wollen wir ein Schauspiel anhören. Ein Augenblick, Freund. Könnt ihr die Ermordung Gonzagos spielen? Ja, Milord. Na gut. Folgt dem Lord und mach dich nicht über ihn lustig. Und jetzt allein. Oh, Abschaum. Sklavenseele, die ich bin. Ist's nicht unglaublich, dass der Mime da bei bloßer Dichtung, bei gedachtem Zorn, so seine Seele hinzwingt zum Konzept, dass ihre Regung all sein Antlitz blass macht? Bestürzung im Blick, Tränen in den Augen. Und das um nichts, um Hekuba. Was ist Hekuba für ihn, was er für Hekuba, dass er sie so beweint? Was täte er, hätte er erst Text und Stichwort für den Zorn wie ich? Die Bühne ersäufte er mit Tränen und schlug sein Gräuelwort ins Ohr der Menge. Macht toll. Die Schuldigen, die Unschuld blass. Und ich sage gar nichts. Nichts für einen König, an dessen Eigentum und hohem Leben verfluchter Raub stattfand. Bin ich ein Feigling? Bei Gott, ich stecke es ein. Es ist nicht anders. Ich habe Taubenleber. Mir fehlt Galle, den Druck zu bittern, denn sonst hätte ich längst all unserer Himmelbussarde gemästet mit Därmen dieses Strolches. Geiler Bluthund. Entnervter, falscher, wüster, entarteter Bluthund. O Rache! Wie höchst tapfer, dass ich, Sohn eines Vaters, den man totschlug, zur Rache angespornt von Himmel und Hölle, wie eine Hure mir mit Worten Luft mach, ins Fluchen falle grad, wie eine Schlampe, ein Waschweib. Na los, Gehirn! Man erzählt, dass Schuldbefleckte, die im Schauspiel saßen, durch die besondere Schlauheit einer Szene so tief getroffen wurden, dass sofort sie eingestanden, ihre Missetaten. Denn Mord hat ja auch keine Zunge, spricht mit wunderbaren Stimmen. Ich will, man spiele ein Ding wie die Ermordung meines Vaters. Vor meinem Onkel. Und ich will ihn prüfen. Ich will ihn schneiden tief ins Fleisch. Und zuckt er, weiß ich den Kurs. Das Wesen, das ich sah, kann Teufel sein. Und Teufel haben Macht, auch Wohlgestalt zu tragen. Ja, vielleicht will er bei meiner Schwermut, meiner Schwäche, da er viel Einfluss hat auf solche Geister, mich in die Hölle täuschen. ich brauche Gründe, die triftiger sind. Das Schauspiel sei der Akt, der mir den König am Gewissen packt. Und bringt dir durch kein Drehen des Gesprächs heraus, warum er solche Wirrnis anlegt, die ihm die Ruhe seiner Tage schrillt mit wildem und gefahrenreichem Wahnsinn. Er selbst bekennt, er fühle sich verstört. Jedoch den Grund nennt er um keinen Preis. Noch zeigt er sich geneigt, verhört zu werden. Er hält mit schlauem Wahnsinn auf Distanz, wenn wir ihn drängen wollten, sich zu äußern, wie es wirklich steht. Nahm er euch freundlich auf? Ganz wie ein Edelmann. Doch sehr, indem er seine Stimmung zwang. Karg im Gespräch. Jedoch auf unsere Fragen mit Antwort frei. Habt ihr ihn überredet zu einem Zeitvertreib? Madame, zufällig holten wir am Wege Komödianten ein. Wir sagten's ihm und scheinbar machte es ihm etwas Freude, davon zu hören. Sie sind hier am Hof und wie ich glaube, haben Sie schon Auftrag, zur Nacht vor ihm zu spielen. Ja, ganz recht. Und er ersucht mich, eure Hoheiten zu bitten, den Stoff zu hören und zu sehen. Von Herzen gern und ich bin sehr befriedigt, ihn so gelaunt zu wissen. Ihr werten Herrn, macht ihm weiter Lust und treibt sein Trachten an nach solcher Kurzweil. Jawohl, Milord. Meine Gertrud geht denn auch. Denn wir bestellten heimlich Hamlet her, dass er, als sei es bloßer Zufall, hier treffe auf Ophelia. Ihr Vater und ich selbst platzieren uns, dass ungesehen wir sehen können und schließen aus der Art, wie er sich gibt, worunter er so krankt. Ich will gehorchen. Was euch angeht, Ophelia, wünschte ich, nichts außer eurer Schönheit wäre der Grund von Hamlets Wildheit, denn dann könnte ich hoffen, dass eure Tugend ihn uns wiederbringt. Zu beider Ehre. Madame, ich wünscht es sehr. Ophelia, du wandelst hier. Lies dieses Buch, das Anschein frommer Übung dein Alleinsein bemäntle. Wir sind oft darin zu tadeln, es ist erwiesen. Mit dem Blick der Andacht und frommer Handlung überzuckern wir den Teufel selbst. Hoheit, beliebt's euch, wir wollen uns postieren. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Ob es von edlem Sinne ist, man duldet Geschoss und Schleuder des gewaltigen Schicksals oder nimmt Waffen gegen Sehen von Drangsal und endet sie durch Kämpfen. Sterben, schlafen, sonst nichts. Und sagen mit dem Schlaf vorbei das Herzweh und die tausendfachen Schläge, die Fleischeserbe sind. Es wäre ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sterben. Schlafen. Schlafen. Vielleicht träumen. Ja. Da steckt's. Denn was im Todesschlaf für Träume kommen, wenn abgestreift ist dieses Erdenknäuel, das hält uns auf. Das ist die Furcht, die macht, dass Elend derart lange lebt. Denn wer ertrüge Hieb und Hohn der Zeit? Willkür der Unterdrücker, Spott der Stolzen, Bohren verschmähter Liebe, des Rechts Verschleppung, die Anmaßung der Ämter und den Fußtritt, den stiller Wert von Unwürdigen hinnimmt. Wenn er doch selbst die Summe ziehen kann, mit raschem Stich. Wer schleppt denn noch seinen Pack und ächzt und schwitzt unter der Lebenslast, wenn nicht die Furcht vor etwas nach dem Tod? Das unentdeckte Land, von dessen Grenze kein Reisender wiederkommt. Uns quälte. Dass wir die alten Übel lieber tragen, als fliehen zu anderen, die keiner kennt. So macht das Denken alle uns zum Feigling. Wird angeborene Farbe des Entschlusses überkränkelt durch Gedankenblässe. Und Unternehmen hohen Flugs und Ziels drehen ab vom Kurs durch solch Erwägen und verlieren den Namen Tat. Doch leise jetzt, die schöne Ophelia. Nymphe, dein Gebet gedenk all meiner Sünden. Guter Lord, wie geht es eurer Hoheit nach so vielen Tagen? Ich danke ergebenst. Gut, gut. Gut. Milord, ich habe Andenken von euch, die mich schon lang verlangt, zurückzugeben. Ich bitte euch jetzt, empfangt sie. Nein, ich nicht. Ich gab euch niemals was. Geehrter Lord, ihr wisst sehr wohl, ihr gabt. Mit Worten, so gewebt aus süßem Hauch, dass sie es reicher machten. Weg der Duft. Nehmt sie zurück, denn für den edlen Sinn wird Reiches arm, ist Gebers Güte hin. Seid ihr keusch? Milord. Seid ihr schön? Was meinen euer Lordschaft? Dass, wenn ihr schön und keusch seid, eure Keuschheit keinen Umgang haben sollte mit eurer Schönheit. Könnte Schönheit, Milord, besseren Umgang haben als mit der Keuschheit? Ja, sicher, denn die Schönheit verwandelt eher Keuschheit in eine Schlampe, als die Keuschheit Schönheit in ihresgleichen. Das war einmal paradox, doch jetzt gibt die Zeit den Beweis. Ich liebte euch einst. Wahrhaftig, Milord, ihr machtet mich's glauben. Ihr hättet mir nicht glauben sollen, ich liebte euch nicht. Ich ward umso mehr betrogen. Geh ins Nonnenhaus, was wolltest du Sünder ausbrüten? Ich bin selbst leidlich ehrbar. Doch könnte ich mich solcher Dinge anklagen, dass es besser wäre, meine Mutter hätte mich nicht geboren. Ich bin sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig. Auf Wink zu mehr vergehen bereit, als ich Gedanken habe zu nennen, Einbildung zu formen oder Zeit auszuführen. Was sollen solche Kerls wie ich rumkriechen zwischen Himmel und Erde? Durchtriebene Schurken wir, alle. Glaube keinem von uns. Geh deines Wegs ins Nonnenhaus. Wo ist euer Vater? Daheim, Milord. Lass die Türen hinter ihm zusperren, dass er den Narren nirgends spielt als im eigenen Haus. Lebt wohl. Oh, hilf ihm, du lieber Himmel. Falls du heiratest, gebe ich dir diesen Spruch in die Aussteuer. Sei so keusch wie Eis, so rein wie Schnee und verfalle doch der Verleumdung. Geh ins Nonnenhaus, geh, leb wohl. Aber musst du sehr nötig heiraten. Heirate einen Narren. Denn kluge Männer wissen ganz gut, was für Monstern ihr aus ihnen macht. Ins Nonnenhaus geh und das schnell. Leb wohl! O himmlische Allmacht, rette ihn. Ich hörte auch von euren Bemalungen. Gott gab euch so ein Gesicht und ihr macht euch selber ein anderes. Ihr wippt, ihr tänzelt, ihr lispelt. Ihr missnennt Gottes Geschöpfe und gebt eure Mannstollheit für Einfalt. Geht weg, ich will's nicht mehr. Es hat mich toll gemacht. Ich sage, macht Schluss mit dem Heiraten. die schon verheiratet sind. Außer einem. Sollen leben. Der Rest bleibe, wie er ist. Ins Nonnenhaus geh. Welch ein edler Geist ist hier zerstört. So Höfling, Schüler, Krieger, Schwert, Mund, Auge. Die Hoffnung und die Rose dieses Staats, Spiegel der Sitte, Musterbild der Form, der Blickpunkt aller Blicke, ganz, ganz hin. Und ich, der Frauen unseligste und ärmste, die einsog die Musik der süßen Schwüre, seh nun den edlen, hoheitsvollen Geist, wie glockenrissig, ohne Ton und falsch. Dies hohe Bild und Muster blühender Jugend, zerstört vom Wahnsinn. Oh, wie ist mir weh. Sah ich doch, was ich sah. Seh ich doch, was ich seh. Liebe. Sein Gefühl geht den Weg nicht. Noch klingt sein Reden, formlos zwar ein wenig, wie irre sein. In seiner Seele ist was, worüber seine Schwermut sitzt und gluckt. Kein Zweifel, dass die Brut, die daraus kriecht, eine Gefahr ist. Er soll sofort nach England, rückständige Tribute einzufordern. Vielleicht das See, das die verschiedenen Länder, der Wechsel vieler Dinge, das vertreibt, was sich in seinem Herzen festgesetzt hat, was hämmert im Gehirn und ihn so ganz außer sich selbst stellt. Wie ist eure Ansicht? Es wäre gut. Und dennoch meine ich, der Anbeginn und Ursprung seines Grams liegt in verschmähter Liebe. Tut wie beliebt, doch wenn's gefällig ist, lasst nach dem Schauspiel die Königinmutter ganz allein ihn bitten, sich kundzutun. Sie sei mit ihm direkt. Und ich nehme Platz, beliebt's euch, im Gehör der Unterredung. Bringt sie nichts heraus, schickt ihn nach England oder sperrt ihn ein, wo eure Weisheit will. Es soll geschehen. Wahnsinn bei Großen. Muss mit Wache gehen. Sprecht die Rede bitte, wie ich sie euch vorsagte. Leicht von der Zunge weg. Denn wenn ihr den Mund so voll nehmt, wie es viele eurer Schauspieler tun, wäre mir ebenso lieb, der Stadtschreier spreche meine Verse. Auch sägt die Luft nicht so viel mit den Händen, sondern nehmt alles maßvoll. Denn bei allem Sturm, Wasserfall und Wirbelwind des Pathos müsst ihr eine Beherrschtheit erlernen und euch aneignen, die ihm Ebenmaß gibt. Ich bürge euer Gnaden. Seid auch nicht zu zahm. Lasst euer eigenes Empfinden euren Lehrer sein. Passt die Gäste ans Wort, das Wort an die Gäste. Mit besonderer Beachtung, dass ihr den Anstand der Natur nicht überschreitet. Denn alles, was übertrieben wird, entfernt vom Zweck des Spiels, dessen Ziel von Beginn bis jetzt war und ist, den Spiegel vor die Natur zu halten, der Tugend das eigene Gesicht zu zeigen und der Schmach das eigene Bild. Und dem ganzen Zeitalter seine Gestalt und Formung. Heda! Horatio! Hier, Milord. Zu Ihren Diensten. Du bist ein so gerader Mann, Horatio, als mir im Umgang je begegnet ist. Mein teurer Lord. Nein, glaub nicht, ich schmeichle. Denn welchen Vorteil sollte ich von dir hoffen, der keinen Lohn hat, nur die gute Laune davon zu leben? Was den Armen schmeicheln. Nein, nein. Sollen Honigzungen Reichtum lecken und eilige Gelenke niederknien, wo Schmeichelei Gewinn bringt. Doch genug davon. Heute Abend ist ein Schauspiel vor dem König. Drin ähnelt eine Szene manchem Umstand, den du vom Tode meines Vaters weißt. Ich bitte, siehst du den Akt kommen, dann mit dem Urteil deiner ganzen Seele acht auf den König, prüfe ihn genau. Auch meine Augen werde ich an ihn krallen. Und unser beider Urteil wollen wir dann vergleichen zur Deutung des Geschehenen. Gut, Milord. Man kommt zum Schauspiel. Suchen Sie sich einen Platz. Wie lebt unser Neffe Hamlet? Ganz ausgezeichnet. Von Chamäleons Kost. Ich esse Luft, gestopft mit Versprechen. So könnt ihr Kapaunen nicht füttern. Hamlet, diese Worte gehören mir nicht. Mir auch nicht mehr. Milord, sagten Sie nicht, Sie spielten früher auf der Universität? Das tat ich, Milord, und galt als guter Darsteller. Was stellten Sie da? Ich stellte Julius Cäsar dar. Ich wurde erstochen im Kapitol. Brutus erstach mich. Es war brutal, von ihm ein so kapitales Kalb abzustechen. Sind die Schauspieler fertig? Ja, Milord, sie warten auf ihre Erlaubnis. Komm hierher, lieber Hamlet, sitz bei mir. Nein, gute Mutter, der Magnet hier zieht mehr. Oh, habt ihr das gesehen? Lady, soll ich in ihrem Schoß liegen? Nein, Milord. Ich meine, den Kopf auf ihrem Schoß. Ja, Milord. Das ist ein schöner Gedanke, zwischen Mädchenbeinen zu liegen. Wie, Milord? Nichts. Ihr seid lustig, Milord. Wer? Ich? Ja, Milord. Oh Gott. Ihr einziger Spaßmacher. Was soll einer tun als lustig sein? Denn sieh, wie heiter meine Mutter ist und mein Vater starb vor keinen 2 Stunden. Vor 2x2 Monaten, Milord. So lange? Oh Himmel, 2 Monate tot und noch nicht vergessen? Dann ist Hoffnung, dass eines großen Mannes Andenken ihn überlebt um ein halbes Jahr. Doch bei der Jungfrau, er muss Kirchen bauen, sonst schwindet er aus dem Gedächtnis. Für uns und unsere Vorstellung mit untertäniger Huldigung ersuchen wir Genehmigung. Ist das ein Prolog oder ein Stammbuchvers? Es ist kurz, Milord. Wie Frauenliebe. Schon 30-mal hat den Apoll sein Wagen um Nereus Flut und Tellus rund getragen. Seit unsere Herzen Liebe treu durchdrungen und Hymens Bande Hand in Hand geschlungen. Mag Sonn und Mond so manche Reise doch, eh Liebe stirbt, uns zählen lassen noch. Doch leider seid ihr jetzt so matt von Herzen, so fern von voriger Munterkeit und Scherzen, dass ihr mich ängstet. Aber zag ich gleich, doch mein Gemahl, nicht ängsten darf es euch. Ja, lieb, ich muss dich lassen, und das bald. Mich drückt des Alters schwächende Gewalt. Du wirst in dieser schönen Welt noch leben, geehrt, geliebt. Vielleicht wird gleich ergeben ein zweiter Gatte. Oh, halt ein, halt ein! Verrat nur könnte solche Liebe sein. Beim zweiten Gatten wird ich selbst mir fluchen. Die einen Tod schlug, mag den zweiten suchen. Das, was die Bande zweiter Ehe flicht, ist schnöde Sucht nach Vorteil. Liebe nicht. Es tötet noch einmal den toten Gatten, dem zweiten die Umarmung zu gestatten. Ich glaub, ihr denket jetzt, was ihr gesprochen. Doch ein Entschluss wird oft von uns gebrochen. Der Vorsatz ist ja der Erinnerung Knecht, stark von Geburt, doch bald durch Zeit geschwächt. Was wir ersinnen, ist des Zufalls Spiel, Nur der Gedanke ist unser, nicht sein Ziel. So denk, dich soll kein zweiter Gatt erwerben. Doch mag dies Denken mit dem ersten sterben. Versag mir Nahrung, Erde, Himmel, Licht. Gönnt Tag und Nacht mir Lust und Ruhe nicht. Und hier und dort verfolge mich Beschwerde, wenn einmal Witwe, jemals Weib ich werde. Es ist festgeschworen. Lass mich, Liebe, nun, ich werde müd und möchte ein wenig ruhen, die Zeit zu täuschen. Wiege dich der Schlummer und nimmer komme zwischen uns ein Kummer. Madame, wie gefällt Ihnen das Stück? Die Dame protestiert zu sehr, scheint mir. Oh, doch sie hält ihr Wort. Habt ihr den Inhalt gehört? Ist kein Ärgernis darin. Nein, nein, sie machen nur Spaß. Vergiften zum Spaß, kein Ärgernis in der Welt. Wie nennt ihr das Stück? Die Mausefalle. Und warum? Bildlich. Das Stück stellt einen Mord dar, der in Vienna geschah. Gonzago heißt der Herzog, seine Frau Baptista. Sie werden gleich sehen, ein schurkisches Werk. Aber wenn schon, Eure Majestät und uns, die wir ein reines Herz haben, uns trifft es nicht. Soll sich kratzen, wen's juckt. Unsere Haut ist heil. Das ist ein gewisser Lucianus, Neffe des Königs. Fang an, Mörder. Lass die verdammten Gesichter und fang an, komm. Gedanken schwarz, Gift wirksam, Hände fertig. Gelegne Zeit, kein Wesen gegenwärtig. Du schnöder Trank aus mitternächtgem Kraut, dreimal vom Fluche Hekates betaut, dass sich dein Zauber, deine grause Schärfe sogleich auf dies gesunde Leben werfe. Er vergiftet ihn im Garten. Er heißt Gonzago. Die Geschichte gibt. Sie steht in erlesenem Italienisch. Ihr seht jetzt, wie der Mörder die Liebe von Gonzagos Frau gewinnt. König steht auf. Brech das Stück ab! Ach, guter Horatio. Ich setzte auf das Wort des Geistes 1000 Pfund. Hast du gesehen? Sehr gut, Milord. Bei der Stelle vom Vergiften. Ich habe ihn genau beobachtet. Kommt. Musik. Kommt, Flöten. Dann hat dem König nicht gefallen das Spiel. Was ist der Grund? Na, weil's ihm nicht gefiel. Kommt, Musik. Milord, gestatten Sie ein Wort. Sir, eine ganze Geschichte. Der König, Sir. Ja, Sir, was hat er? Er hat sich zurückgezogen, äußerst unpässlich. Vom Trinken, Sir? Nein, Milord, eher von Galle. Ihre Weisheit zeigte sich reicher, dies dem Arzt zu melden. Denn wenn ich ihm eine Abführung machte, stürzt es ihn vielleicht in noch mehr Galle. Die Königin, Ihre Mutter, schickt mich in großem Seelenkummer zu Ihnen. Sie sind willkommen. Nein, guter Lord. Die Höflichkeit ist nicht von rechter Art. Wenn es Ihnen beliebt, mir eine gesunde Antwort zu geben, führe ich Ihrer Mutter Befehl aus. Sir, ich kann nicht. Was, Milord? Ihnen eine gesunde Antwort geben. Mein Witz ist krank. Deshalb genug und zur Sache. Meine Mutter, sagten Sie. Sie wünscht, Sie in Ihrem Kabinett zu sprechen, ehe Sie zu Bett gehen. Wir wollen gehorchen. Und wäre es 10-mal unsere Mutter. Haben Sie mit uns sonst noch einen Handel? Guter Lord, was ist der Grund Ihrer Verstörtheit? Sie verriegeln wirklich die Tür zur eigenen Freiheit. Verschließen Sie Ihre Leiden vor Ihrem Freund. Unter 4 Augen. Warum geht ihr herum, mir meine Witterung abzugewinnen, als wolltet ihr mich in ein Netz treiben? Oh, Milord, ist mein Eifer zu kühn, ist nur meine Liebe zu ungebärdig. Das verstehe ich nicht gut. Würden Sie auf dieser Pfeife spielen? Milord, ich kann nicht. Ich bitte Sie. Glauben Sie, ich kann nicht. Ich ersuche Sie. Ich weiß keinen Griff darauf, Milord. Es ist leicht wie Lügen. Regiert diese Windlöcher mit Finger und Daumen, gebt ihr Atem mit dem Mund und sie spricht die beredste Musik. Sehen Sie, da sind die Griffe. Aber die kann ich nicht zu irgendeiner Äußerung der Harmonie bringen. Ich besitze nicht die Kunst. Na? Seht ihr nun, zu welch wertlosem Ding ihr mich macht? Ihr wollt auf mir spielen. Wollt tun, als kennt ihr meine Griffe. Wollt alles herausholen aus mir, vom tiefsten Ton bis zum höchsten der Skala. Und da ist viel Musik, vorzügliche Stimme in dem kleinen Organ. Und ihr könnt es nicht sprechen machen. Verdammt, glaubt ihr, ich bin leichter zu spielen als eine Pfeife? Haltet mich für was ihr wollt. Ihr könnt mich verstimmen. Aber nicht spielen. Verlasst mich. Milord? Gottes Segen, Sir. Die Königin wünscht euch zu sprechen. Und sofort. Sehen Sie die Wolke? In der Form fast wie ein Kamel. Sakrament, wirklich wie ein Kamel, tatsächlich. Mir scheint, sie sieht aus wie ein Wiesel. Der Rücken ist wie beim Wiesel. Oder wie ein Walfisch. Ganz wie ein Walfisch. Dann will ich zu meiner Mutter kommen, augenblicks. Sie äffen mich bis zum Reißen. Ich komme, augenblicks. Ich melde es. Augenblicks ist leicht gesagt. Jetzt ist die wahre Hexenzeit der Nacht. Da gähnen Kirchhöfe. Die Hölle pustet den Pesthauch in die Welt. Jetzt tränk ich heißes Blut und täte schlimme Arbeit, dass der Tag erbebte, sie zu sehen. Jetzt zur Mutter. O Herz, verlier nicht die Natur. Lass nie die Seele Neros diese Brust bewohnen. Mache mich grausam, doch nicht unnatürlich. Er gefällt mir nicht. Noch gibt es Sicherheit, solange sein Wahnsinn rast. Milord, er geht zum Kabinett der Mutter. Hinter den Teppich werde ich mich stellen, um zuzuhören. Ich bürge, sie leuchtet ihm heim. Und wie ihr sagt, und es war klug gesagt, ist's günstig, wenn mehr Zeugen als die Mutter, die von Natur parteiisch ist, als Dritte anhören, was geschieht. Lebt wohl, mein Fürst. Ehe ihr zu Bett geht, spreche ich bei euch vor und melde, was ich weiß. Dank, lieber Lord. Drum macht euch fertig, Rosenkranz und Gildenstern. Ich stelle euch den Antrag schleunig aus. Und er soll mit euch über See nach England. Die Sachen unseres Staats erlauben nicht ein Risiko so nah, wie es uns stündlich aus seinen Grillen droht. Wir rüsten uns. Schon einzelnes und kleines Leben muss sich mit aller Kraft und Waffnung seiner selbst vor Schaden schützen. Wie viel mehr der Geist, in dessen Wohl das Leben von so vielen beruht und liegt. Denn eine Majestät stirbt nicht allein. Sie zieht in einen Strudel das Nahe mit. Sie ist ein massiges Rad, am höchsten Bergesgipfel festgemacht. Den Speichen angefügt und eingezapft 10.000 kleinere Dinge. Wenn das fällt, begleitet alles Anhängsel und Beiwerk den ungeheuren Sturz. Nie seufzt allein der König, sondern alles stimmt mit ein. Ich bitte, rüstet euch zur schnellen Reise. In Ketten legen wollen wir diese Furcht, die auf zu freiem Fuß geht. Wir wollen eilen. Die Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel. Es liegt der erste, älteste Fluch auf ihr. Brudermord. Beten kann ich nicht, obwohl der Wunsch gespannt ist wie der Wille. Die stärkere Schuld besiegt die starke Absicht. Und wie ein Mann bei zweierlei Geschäft stehe ich erstarrt und weiß nicht, was zuerst. Und lasse beides. Die verfluchte Hand. Wer sie Hände dick voll Bruderblut, gibt es nicht Regen genug im milden Himmel? Erwäscht sie weiß wie Schnee? Doch welch Gebet dient meinem Zweck? Vergib den wüsten Mord? Und es kann nicht sein, da ich noch all das habe, um dessen Willen ich den Mord beging. Krone, Ehrgeiz, meine Königin. Wo kein Verzicht ist, gibt es da Verzeihen? O schlimmer Stand, o Brust schwarz wie der Tod, verstrickte Seele, die sich beim Entwirren noch mehr verschnürt. Helft, Engel, ein Versuch. Krumm, steife Knie und Herz, Fasern aus Stahl, seid wie die Sehnen neugeborener Kinder. Alles kann gut gehen. Jetzt könnte ich's tun. Bequem. Jetzt betet er. Ja, und ich tu's. Und so fährt er zum Himmel und so bin ich gerecht. Das will bedacht sein. Ein Schuft bringt meinen Vater um und dafür schick ich, der einzige Sohn, denselben Schuft zum Himmel? Nein, das ist Wohltat und Geschenk, nicht Rache. Schlag ich ihn bei der Reinigung der Seele, wenn er bereit und reif ist für die Fahrt? Nein, wenn er betrunken schläft oder im Jähzorn oder im Bett blutschänderischer Lust, beim Spiel, beim Fluchen und bei irgendwas, das kein Korn Segen hat, dann stell ihm Bein, dass seine Hacken nach dem Himmel hauen und seine Seele schwarz ist wie die Hölle, wohin sie fährt. Die Mutter wartet. Los! Die Kur verlängert deine Krankheit bloß. Das Wort fliegt auf. Zu Boden fällt das Herz. Wort ohne Andacht geht nicht himmelwärts. Er wird gleich kommen. Rückt ihm auf den Leib. Sagt ihm, die Streiche seien zu derb zum Dulden. Ich bitte, seid direkt... Mein Wort drauf. Mutter! Mutter! Zieht euch zurück. Nun? Mutter? Was wollen Sie? Hamlet, du hast den Vater sehr beleidigt. Mutter, ihr habt den Vater sehr beleidigt. Kommt, kommt, ihr sprecht mit einer losen Zunge. Geht, geht, ihr fragt mit einer bösen Zunge. Was soll das, Hamlet? Kommt. Kommt und setzt euch hin und nicht vom Platz. Ihr geht nicht, bis ich euch den Spiegel stelle, worin ihr euer Innerstes erblickt. Was willst du tun? Du willst mich doch nicht morden. Helft! Helft! Hey! Helft! Helft! Helft! Was das? Eine Ratte? Tot! Fiantala! Tot! Ich bin hin. Weh mir. Was hast du gemacht? Ist es der König? Oh, was für rasche, blutige Tat ist das. Ja, blutige Tat, Mutter. Sie kommt sofort nach Königsmord und Bruderheirat. Königsmord? Ja, Lady. Wie gesagt, seht her. Auf dieses Bildnis. Und auf dies. Das konterfeite Gleichnis zweier Brüder. Seht, welche Würde liegt auf diesen Brauen. Ein Blick wie Mars, zu drohen und zu befehlen. Die Haltung des Merkur, der eben absteigt auf einen Hügel, den der Himmel küsst. Eine Gesamtheit, eine Form gewiss, der jeder Gott, so scheint sein Siegel gab, der Welt gewährt zu stehen für einen Mann. Das war euer Gatte. Seht jetzt Folgendes. Das ist euer Gatte. Gleich der brandigen Ähre den heilen Bruder dornt. Habt ihr Augen? Ihr konntet an dem Berg das Äsen lassen und mästet euch im Sumpf. Nun habt ihr Augen. Nennt es nicht Liebe, denn in eurem Alter ist der Tumult im Blute zahm. Sprich zu mir nicht weiter. Die Worte gehen wie Messer in die Ohren. Nicht weiter, lieber Hamlet. Ein Schuft, ein Mörder, ein Gauner. Wert kein Zwanzigstel vom Zehntel von eurem früheren Herrn. Ein Schmierenkönig, ein Klaubruder von Königreich und Macht, der aus dem Schubfach schnappt das Diadem und in die Tasche schiebt. Nicht weiter! Ein Flick- und Lumpenkönig. Ihr Himmelswächter, was will dein gnädiges Bild? Weh, er ist irre. Kommt ihr, um euren säumigen Sohn zu schelten, der Zeit und Leidenschaft vergehen lässt und euren strengen Auftrag nicht erfüllt? Seht nicht auf mich, dass euer Mitleidsanblick nicht verkehrt mein strenges Tun, sonst wird, was ich doch tun muss, nicht Farbe haben. Tränen fallen statt Blut. Mit wem sprecht ihr da? Seht ihr dort nichts? Gar nichts. Und hörtet ihr auch nichts? Nein, nichts als uns. Mein Vater, so leibhaftig wie im Leben, seht, wie er geht, jetzt eben aus der Tür. Ausgeburt eures Gehirns. Es ist nicht Wahnsinn, was ich gesprochen habe. Prüft mich nur. Und ich will alles wiederholen. Mutter, bei eurem Heil tut auf die Seele keine Schmeichelsalbe, nicht eure Sünde, nur mein Wahnsinn spräche. Bekennt euch vor dem Himmel, bereut, was war, vermeidet, was noch kommt und breitet Mist nicht über das Gestrünk, es wuchert sonst. Du schlägst mir das Herz in zwei. O, werft die schlechtere Hälfte davon weg, lebt umso sauberer mit dem andern Teil. Gute Nacht. Doch geht nicht in des Onkels Bett. Legt Tugend an, wenn sie euch fehlt. Lasst ab heut Nacht. Das gibt euch eine Art von Leichtigkeit für weitere Abstinenz. Noch einmal gute Nacht. Und wenn ihr selbst begierig seid nach Segen, bitt Segen ich von euch. Um diesen Lord Polonius tut es mir leid. Dem Himmel hat gefallen, zu schlagen mich durch dies und dies durch mich, dass ich das Opfer und der Henker bin. Ich bringe ihn weg und nehme es auf mich, dass ich ihn totschlug. Nochmal, gute Nacht. Ich muss nur grausam sein, um gut zu sein. Was soll ich tun? Auf keinen Fall, was ich euch bat. Soll der gedunsene König euch ins Bett holen, lüstern die Backe zwicken und euch Maus nennen? Und soll er für ein Dutzend schmierige Küsse, für Halspatschen mit seinen verfluchten Fingern euch dazu kriegen, alles abzuhaspeln, dass ich nicht irre bin in Wirklichkeit, nur irr aus List. Es wäre gut, wenn er's erführ. Sehr gewiss. Ist Wort gemacht aus Hauch und Hauch aus Leben. Leb ich nicht auszuhauchen, was du mir gesagt hast. Was sah ich heute Nacht? Oh, schwere Tat. Das wäre uns passiert, wenn wir dort waren. Sein Freisein ist für alle von Gefahr. So für euch selbst, für uns, für jedermann. Ach, wer soll diese blutige Tat vertreten? Auf uns wird man sie legen, dessen Vorsicht den Wahnsinnigen fest und fern vom Schuss hätte halten sollen. Doch unsere Liebe war zu groß. Wir wollten nicht verstehen, was höchst am Platz war. Nein, wie ein Kranker seine schmutzige Seuche, damit sie nicht bemerkt wird, ließen wir das Mark des Lebens fressen. Wo ist er hin? Beiseite ziehen, den Körper des Erschlagenen. Wobei sein Wahnsinn noch wie ein Korn Gold in einem Bergwerk niederen Metalls sich rein erweist. Er weint um das Geschehen. Sobald die Sonne an die Berge rührt, soll er aufs Schiff und fort. Die arge Tat bleibt uns mit aller Majestät und Kunst zu decken und entschuldigen. Welche Gefahr, wenn er sich frei bewegt. Doch wenden wir nicht strenges Recht an ihn. Er ist beliebt bei der kopflosen Menge, die nur nach Auge, nicht nach Urteil wählt. Und weil das ist, wiegt sie des Täters Strafe, nicht seine Tat. Um alles glatt zu führen, muss jähe Absendung erscheinen als bedächtiger Aufschub. Wird Krankheit erst verzweifelt, hilft nur noch ein verzweifeltes Rezept. Oder keins mehr. Nun, Hamlet, wo ist Polonius? Beim Frühstück. Beim Frühstück? Wo? Nicht, wo er ist, wo er gegessen wird. Eine gewisse Synode politischer Würmer ist gerade an ihm. So ein Wurm ist dir Kaiser in puncto. Wir mästen allerlei Kreatur, um uns zu mästen, und mästen uns für die Maden. So ein dicker König und so ein dünner Bettler sind dir nur verschiedene Gänge. Zwei Schüsseln, dieselbe Tafel. Das ist das Ende. Einer kann fischen mit einem Wurm, der von einem König gegessen hat, und essen von einem Fisch, der den Wurm verzehrte. Was meinst du damit? Nichts, als ihnen zu zeigen, wie ein König befördert werden kann durch einen Bettlerdarm. Wo ist Polonius? Im Himmel. Schicken Sie hin, nachsehen. Wenn Ihr Bote ihn da nicht findet, suchen Sie ihn selber woanders. Übrigens, wenn Sie ihn diesen Monat nicht finden, werden Sie ihn riechen, wenn Sie die Treppe hochgehen zum Vorraum. Hamlet, zu deiner eigenen Sicherheit, die uns ganz so teuer, wie wir tief bedauern, was du begingst. Dein Tun schickt dich von hier mit Feuereile. Deshalb mach dich bereit. Die Bark ist fertig und der Wind steht gut. Gefährten warten. Alles richtet sich nach England. Nach England? Ja, Hamlet. Gut. So ist es. Lebt wohl. England. Gilt dir meine Liebe was? Und meine Übermacht legt es dir nahe. Denn noch sind deine Schrunden roh und rot vom Dänenschwert und willig zollt die Ehrfurcht uns Huldigung. Dann wirst du nicht missachten den Wunsch des Souverän, der nur verlangt, durch Briefe abgefasst in diesem Sinn, den schnellen Tod von Hamlet. England, tu's. Wie Fieber wütet er in meinem Blut. Und du musst mich kurieren. Wird das nicht sein, was mir auch glückt, es wird mich nicht mehr freuen. Geht, Hauptmann. Grüßt von mir den Dänenkönig. Sagt ihm, Auf sein Verstatten Fortinbras begehrt Geleit für den versprochenen Zug durch seinen Machtbereich. Ihr kennt den Treffpunkt. Falls seine Hoheit etwas von uns wünscht, erweisen wir ihm unsere Reverenz. Das lasst ihn wissen. Ich will's tun, Mlord. Rückt langsam vor. Wessen Truppen sind das? Sie sind von Norwegen, Sir. Worauf bestimmt, Sir? Bitte. Auf einen Teil von Polen. Wer befiehlt Sie, Sir? Der Neffe des Norwegers, Fortinbras. Geht's gegen Polen insgesamt, Sir, oder um Grenzland? Ehrlich gesagt und ohne was dazu, wir ziehen uns nach einem flicken Land, das keinen Nutzen bringt als seinen Namen. Für 5 Dukaten, 5 würde ich's nicht pachten. Nun, dann verteidigt es der Pole nicht. Doch, es ist schon besetzt. 2000 Seelen und 20.000 Dukaten reichen nicht für diesen Streit um ein Halmstroh. Das ist Geschwür von viel Ruhm und Reichtum, das bricht nach innen. Außen sieht man nicht, warum das stirbt. Ich danke ergebenst, Sir. Gott mit euch, Sir. Wie alles, was geschieht, mich und meine Rache spornt. Was ist der Mensch, wenn all sein Gut die Summe seiner Zeit nur Schlaf und Futter ist? Ein Tier, sonst nichts. Er, der uns schuf mit solchem weiten Geist zum Vor- und Rückwärtsschauen. Er gab uns nicht die mächtige und gottgleiche Vernunft, damit sie in uns schimmelt. Gedanke. Der viergeteilt, ein Teil Weisheit und immer 3 Teil Feigheit hat. Ich weiß nicht, was ich noch stehe und sag, dies muss ich tun. Und nehm nicht Grund und Willen, Kraft und Mittel und tu's. Exempel, plump, die Erde mahnen, so dieses Heer, von so viel Kraft und Masse. Geführt von einem feinen, zarten Prinzen, dessen Mut, gebläht und himmelfliegend, dem ungewissen Ausgang Fratzen zieht und was da sterblich und verletzlich ist, dem Glück, dem Tod und den Gefahren preisgibt für ein paar Eierschalen. Wahrhaftig groß heißt nicht sich rühren ohne großen Grund, doch groß zu streiten selbst um ein Halmstroh, wenn Ehre auf dem Spiel. Wie stehe ich da? Mein Vater gemordet, meine Mutter geschändet, Antrieb genug für Blut und Verstand und lasse alles schlafen. Seh voll Schande den Tod marschieren mit 2000 Mann, die für ein Trugbild, für erträumten Ruhm ins Grab gehen wie ins Bett, kämpfen für ein Flicken, auf dem die Anzahl gar nicht fechten kann, der gar nicht genug Raum und Boden hat, sie zu verscharren. Oh. Von jetzt an gärt Gedanken. Seid blutig oder seid nichts wert. Ich will nicht mit ihr sprechen. Ihr Zustand brauchte Mitleid. Sie sagt, sie höre, die Welt ging bunt über Eck und schluckt und schlägt sich, spricht zweideutig und Zeug von halbem Sinn. Wo ist die schöne Majestät von Dänemark? Wie geht's? Ophelia, wie erkenn ich denn dein Liebsten von den anderen nun an sein Muschelhut und Stab und den Sandelschuh? Ach, süße Lady, was besagt dies Lied? Nein, bitte hört. Gruß schickt er euch kein, Lady, Atem hat er kein, an sein Kopf ein grasgrünes Moos, an sein Fuß ein Stein. Oho! Aber Ophelia... Bitte hört! Weiß wie Bergschnee war sein Leinen, Blumen aller Wegen, die gehen nass ins Grab nicht hinein von der liebsten Regen. Ach, seht hier, Milord, Wie geht's euch, hübsche Lady? Wohl, gelt's Gott. Sie sagen, die Eule war eine Bäckerstochter. Lord, wir wissen, was wir sind, aber nicht, was wir sein werden. Gott segne eure Mahlzeit. Fantasien auf ihren Vater. Bitte darüber kein Wort. Aber wenn Sie fragen, was es bedeutet, sagt nur: Morgen ist St. Valentinstag, schon früh im Morgenschein. Und ich ein Mädchen an deinem Fenster als Valentine dein. Er hielt sich dazu und nahm die Schuh und klingt die Kammertür. Das Mädchen kam, doch ein Mädchen kam nicht mehr daraus herfür. Hübsche Ophelia. Wirklich, ja? Ohne Schwur. Ich mach Schluss damit. Ach, Jesus und Sankt Maria, o pfui, und ist das recht? Die Jungs tun's gleich, das sag ich euch. Ach, Gockel, sind sie schlecht. Sie spricht, du hast mich rumgekriegt, weil du die Ehe versprachst. Er antwortet: Das war kein Rauch, ich nahm dich auch, wenn du nicht schon bei mir lagst. Wie lange ist sie schon so? Ich hoffe, alles wird gut. Wir müssen Geduld haben. Aber ich kann nicht anders als weinen, wenn ich denke, dass sie ihn in den kalten Boden legen wollen. Mein Bruder soll davon wissen. Und so danke ich euch für guten Rat. Kommt, meine Kutsche! Gute Nacht, Ladies! Gute Nacht, süße Ladies. Gute Nacht, gute Nacht. Oh, Gertrud. Gertrud. Wenn Sorgen kommen, kommen sie nicht einzeln. Nein, in Geschwadern. Ach, erst dieser Totschlag. Dein neuer Sohn fort. Das Volk verschlammt, dick, ungesund im Denken und im Flüstern um des Polonius Tod. Ja, wir waren so grün, ihn husch husch zu bestatten. Und Ophelia, getrennt von sich und ihrem guten Urteil. Ihr Bruder kam in Heimlichkeit aus Frankreich, hat Flüsterfreunde, die sein Ohr verpesten mit giftigem Wort von seines Vaters Tod, wobei die Not ermangelnd jeden Stoff sich nicht entblöden wird, uns anzuklagen von Ohr zu Ohr. Oh Gott, was soll der Lärm? Wo sind die Schweizer? Sie sollen an die Tür. Was gibt es draußen? Rettet euch, Milord! Der Ozean, die Dämme übertürmend, frisst nicht das flache Land so ungestüm, als jetzt Laertes und ein Meutertrupp die Wachen umrennt. Pöbel nennt ihn Herr. Und so, als sei die Welt am Anbeginn. Vergessen Tradition, Brauch unbekannt. Die Bürgen und die Stützen jeden Eid schreien sie. Wir wählen, Laertes werde König. Mützen, Hände, Zungen jubeln zu den Wolken. Laertes werde König, Laertes König. Verkehrte Spur, ihr falschen Dänenhunde. Man bricht die Tür auf. Wo ist dieser König? Du Hund von König, gib mir meinen Vater. Still, guter Laertes. Der Tropfen Blut, der still ist, nennt mich Bastard. Schimpft meinen Vater Hahnrei. Hurenbrand malt hier auf die keusche, unbefleckte Stirn die treue Mutter. Was ist der Grund, Laertes, dass deine Rebellion so riesig aussieht? Wo ist mein Vater? Tot. Doch nicht durch ihn. Lasst ihn sich satt fragen. Wie kam er um? Ich lass mir nichts vorgaukeln. Zur Hölle Lehnspflicht. Eide, fahr zum Teufel. Gewissen, Frömmigkeit in tiefsten Schlund, trotz der Verdammnis. Ja, ich bin soweit, ich schlage beide Welten in die Schanze, komme, was kommt. Ich will nur einzig rächen, den Vater, und das gründlich. Wer hindert euch? Mein Wille? Keine Welt. Und meine Mittel, die verwalte ich so, dass sie weit gehen, mit wenig. Guter Laertes, liegt euch daran, was Sicheres zu wissen von eures Vaters Tod. Schreibt Rache vor, dass ihr wie Lose ziehen sollt, Freund und Feind, Treffer und Niete. Nur seine Feinde. Wollt ihr sie denn kennen? Dass ich eures Vaters Tod nicht schuld und selbst darüber tief in Trauer bin, das soll so klar vor eurem Urteil stehen wie Tag vor eurem Aug. Sie trug Augen ihn behäupt ich daher. Hei, Nanne, Nanne, hei, Nanne, und in sein Grab troff manche Zehr. Lebe wohl, mein Täubchen. Ist's möglich? Junger Mädchenwitz ist hinfällig wie alten Mannes Leben. Bei Gott, deinen Wahnsinn zahl ich mit Gewicht, bis unsere Schale stürzt. Oh, Maienrose, mein Mädchen, Schwesterchen, Ophelia. Da ist Rosmarin. Es ist fürs Gedenken. Bitte, Lieber, gedenkt mein. Und da ist Stiefmütterchen für Treue. Treue und Gedenken. Da ist Fenchel für euch und Akelei. Da Raute für euch und hier auch für mich. Wir können's auch Gnadenkraut nennen am Sonntag. Oh, ihr müsst eure Raute anders tragen. Da ist ein Gänseblümchen. Ich würde euch Veilchen geben, doch alle verwelkten, als der Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende. Schwermut und Trauer, Schmerzen, Hölle selbst. Sie verwandelt es in Lieblichkeit und Anmut. Und so kommt er nimmermehr. Und so kommt er nimmermehr. Er ist tot. Nein, nein. Geh auch du in Schrein. Er kommt nun nimmermehr. War sein Kopf so bleich wie Flachs? War sein Bart so weiß wie Mehl? Er ist hin, da hat Weinen keinen Sinn. Gott helf seiner armen Seel und allen Christenseelen, das bitte ich Gott. Gott sei mit euch. Seht ihr das? Laertes, lasst mich teilen euren Schmerz, sonst nehmt ihr mir mein Recht. Geht eures Wegs, wählt euch die klügsten eurer Freunde aus, und sie sollen richten zwischen euch und mir. Wenn sie uns direkt oder mittelbar verwickelt finden, geben wir das Reich, den Thron, das Leben, all unseren Besitz euch zur Genugtuung. Wo aber nicht, gebt euch zufrieden, fasst euch in Geduld, und wir bemühen uns, eins mit eurer Seele, sie zu befriedigen. So mag es sein. Die Todesacht, die Beisetzung im Dunkeln, kein Mahl, kein Schwert, kein Wappen auf der Gruft, kein Standesbrauch, kein würdiges Gepräge, Schrein um Gehör wie aus dem Himmel nieder, dass ich es überprüfen muss. Das tut. Und wo die Schuld ist, falle Beil und Blut. Wer sind die, die mich sprechen wollen? Seeleute, Sir, da ist ein Brief für euch. Er ist von dem Gesandten, der nach England wollte. Horatio, wenn du dies überlesen hast, dann vermittel diesen Leuten Zugang zum König. Sie haben Briefe für ihn. Wir waren auf See nicht 2 Tage alt, da jagte uns ein Pirat. Als wir unsere Segel zu langsam fanden, zeigten wir notgedrungen Tapferkeit und im Gemenge enterte ich. In dem Moment kamen sie frei von unserem Schiff. So wurde ich allein ihr Gefangener. Sie behandelten mich wie Gauner von Gnade. Doch sie wussten, was sie taten. Ich soll ihnen einen Dienst erweisen. Besorge die Briefe für den König, die ich sende, und begib dich zu mir mit solcher Eile, als flöhst du den Tod. Ich habe dir Worte ins Ohr zu sagen, die dich taub machen. Und doch sind sie zu leicht für das Kaliber der Sache. Diese guten Leute werden dich hinbringen, wo ich bin. Rosenkranz und Guildenstern halten Kuss auf England. Über sie habe ich dir viel zu sagen. Leb wohl, der, den du dein weißt, Hamlet. Kommt, für die Briefe ebne ich euch Wege. Das umso schneller, als ihr mich dann führt zu dem, der sie euch gab. Nun müsst ihr selber meinen Freispruch siegeln. Mich aufnehmen in euer Herz als Freund, da ihr gehört habt und mit wachem Ohr, dass der, der euren Vater niederschlug, mir selbst ans Leben wollte. Offenbar. Doch warum tatet ihr nichts gegen Streiche so sträflicher und kapitaler Art? Die Königin, seine Mutter, lebt fast von seinem Anblick. Und ich selbst, ob Segen oder Plage, was es sei, bin ihr mit Leib und Seele so verknüpft, dass ich mich wie ein Stern auf seinem Kreis um sie allein drehe. Der andere Grund, der mich vom öffentlichen Vorgehen abhielt, sein großes Ansehen bei der Allgemeinheit, so dass mein Pfeil, zu leicht gezimmert für so lauten Wind, zurückgeschwirrt auf meinen Bogen wäre und nicht ins Ziel. Und so verlor ich einen edlen Vater. War deine Schwester mir in Nacht gestürzt. Doch meine Rache kommt! Ihr müsst nicht denken, wir wären aus so trägem Stoff gemacht, dass uns Gefahr am Barte rupfen dürfte. Und uns wäre das ein Spaß. In Kürze mehr. Ich liebte euren Vater. Wir lieben uns selbst. Und das, so hoffe ich, wird euch überzeugen. Was gibt's? Briefe, Mylord, von Hamlet. Von Hamlet? Wer brachte sie? Seeleute, sagt man, Mylord. Ich sah sie nicht. Verlasst uns. Laertes, ihr sollt sie hören. Hoher und Mächtiger, wisst, dass ich nackt an euer Königreich gesetzt wurde. Morgen werde ich um Erlaubnis ersuchen, euer königliches Auge zu sehen, wobei ich, eure gnädige Erlaubnis vorausgesetzt, die Veranlassung meiner plötzlichen und mehr noch seltsamen Rückkehr berichten will. Hamlet. Was heißt das? Sind sie alle wieder da? Oder ist das Betrug und nichts daran? Ich finde mich nicht zurecht, Mylord. Doch komm her. Ich lebe und ich zeige ihm die Zähne. Wenn es so ist, Laertes, lasst ihr euch von mir leiten? Ja, Mylord. Wenn ihr mich nicht verleiten wollt zum Frieden. Zu deinem Frieden. Wenn er wieder da ist, zurückscheut vor der Reise und sich sperrt, sie noch zu unternehmen, bringe ich ihn zu einem Wagstück, das jetzt in mir reift und das ihm keine Wahl lässt, als zu fallen. Um seinen Tod wird kein Hauch Tadel wehen. Selbst seine Mutter wird die List freisprechen und Zufall nennen. Mylord, ich lass mich leiten. Und umso lieber, wenn sich's machen lässt, dass ich das Werkzeug bin. Das trifft sich gut. Ihr wart viel im Gespräch seit eurer Reise um ein Talent, worin ihr, heißt es, glänzt. All eure Gaben erregten ihm gesamt nicht so viel Neid wie diese eine, die in meinen Augen zu unterst sitzt. Was für Talent, Mylord? 2 Monate her war hier ein Ritter aus der Normandie. Lamort? Ja, eben der. Ich kenne ihn wohl und wirklich ist er Schmuck und Kleinod der Nation. Er war auch gegen euch gerecht und gab euch solch ein meisterliches Lob für Kunst und für Geschicklichkeit im Kampf und ganz speziell, was das Rapier betrifft, dass er laut rief, es gäbe gewiss ein Schauspiel, wäre einer euch gewachsen. Was folgt daraus? Hamlet kehrt heim. Was wollt ihr unternehmen, das euch als echten Sohn erweist, durch Tat, nicht nur durchs Wort? Die Gurgel durchschneiden. In der Kirche. Kein Platz gewiss gewähr dem Mord Asyl und unbeschränkt sei Rache. Doch, Laertes, ist es euch recht, bleibt in eurer Kammer. Kommt, Hamlet, soll er wissen, ihr seid da. Wir lassen Leute eure Begabung preisen und wetten auf die Köpfe. Er, nicht achtsam, sehr generös und frei von allen Ränken, besieht die Klingen nicht so, dass ihr leicht eine wählt, die ungestumpft ist und mit listigem Stoß ihn lohnt für euren Vater. Ich will's tun. Und zu dem Zweck salb ich den Degen ein. Versehe ihn mit Gift. Wenn ich ihn schramme, ist es sein Tod. Lasst uns noch weiter denken. Wenn ihr vom Kampf erhitzt und trocken seid, tut eure Gänge härter zu dem Zweck. Und er zu trinken fordert, soll ihm dort ein Kelch parat stehen. Wenn er davon nippt und eurem Giftstoß zufällig entkam, dann klappt es damit. Ach, still jetzt. Laertes, eure Schwester ist ertrunken. Ertrunken? Wo? Es wächst quer überm Bach ein Weidenbaum. Der zeigt sein graues Laub in glasigem Strom. Dort machte sie fantastische Girlanden mit Butterblumen, Nesseln, Purpurstängeln. Die Mädchen sagen Totenmannesfinger. Und als sie kletterte, die Unkrautkrone im Astwerk aufzuhängen, brach ein Zweig und niederfiel sie und ihr wirrer Prunk ins weinende Gewässer. Weit gebauscht trug sie ihr Kleid ein Weilchen wie als Nixe, indes sie Stücke alter Hymnen sang, wie eine, die von eigener Not nichts weiß, wie ein Geschöpf, geboren und begabt für dieses Element. Doch ging's nicht lange, bis die Gewänder schwer von ihrem Trunk das arme Ding aus ihren Lidern zogen in schlammigen Tod. Ist die mit christlichem Begräbnis zu begraben, die vorsätzlich ihre eigene Seligkeit sucht? Ich sage euch, sie ist. Deshalb macht sofort ihr Grab. Der Beschauer hat über ihr gesessen und erkennt christliches Begräbnis. Augenblick. Hier liegt das Wasser. Gut. Hier steht der Mensch. Gut. Wenn der Mensch zu dem Wasser geht und sich selbst ertränkt, heißt das, nollens wollens, er geht. Das merkt ihr. Doch wenn das Wasser zu ihm kommt und ertränkt ihn, ertränkt er sich nicht selbst. Ergel der, der nicht an eigenem Tod schuld ist, verkürzt nicht sein eigenes Leben. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Wäre das kein Edelfräulein gewesen, würde man sie außerm christlichen Begräbnis begraben. Ah, du hast recht. Es ist ein Jammer, dass die Vornehmen in der Welt mehr Aufmunterung haben, sich zu hängen und sich zu ertränken, als ihre Mitchristen. Na komm, mein Spaten. Und du ab zum Johann. Hol mir ein Maß Schnaps. Im Lenze all, ich lieben tat, da schien's mir mächtig süß. Die Zeit verbringen, früh und spät, ja, da gefiel mir dies. Hat der Kerl kein Gefühl für sein Geschäft, dass er singt beim Grabmachen? Gewohnheit macht es ihm zur Kleinigkeit. So ist's eben. Die Hand, die weniger arbeitet, hat feineres Gefühl. Das Alter kam mit grober Patsch und fasste an mich stark und warf mich auf den Boden, Quatsch, als wär ich nur ein Quark. Der Schädel hatte eine Zunge drin und konnte früher singen. Wie der Kerl ihn zu Boden knallt. Als wär's Kains Kinnbacken, der den ersten Mord beging. Das ist vielleicht der Schädel von einem Politiker, den dieser Esel jetzt überpoliert. Oder von einem Höfling, der immer sagte, guten Morgen, bester Lord, wie geht's dir, bester Lord? Das könnte Milord so und so sein, der Milord so und so's Pferd lobte, weil er's ihm abbetteln wollte. Könnte's nicht sein? Ja, Milord. Hat die Aufzucht solcher Knochen nicht mehr gekostet, als dass man mit ihnen jetzt Kegel spielt? Meine kriegen das Reißen beim Gedanken. Ein Spaten und eine Pike ist und ein Linnentuch. Oh, und im Leben eine Lücke ist für den Gast genug. Wessen Grube ist das? Meine, Sir. Oh, und im Leben eine Lücke ist für den Gast genug. Dann bist du wohl der, der selbst hineingefallen ist. Da seid ihr reingefallen, Sir, obwohl ihr draußen steht. Ich für meinen Teil lasse mich nicht reinlegen und bin trotzdem drin. Wer ist der Mann, für den du da gräbst? Kein Mann, Sir. Welche Frau dann? Frau auch nicht. Wer soll da begraben werden? Eine, die Frau war, Sir. Aber Gott hab sie selig, sie ist tot. Wie perfekt der Knabe ist. Wir müssen nach dem Kompass reden oder ein Wortspiel macht uns den Garaus. Beim Himmel, Horatio. 3 Jahre beobachte ich schon, wie auserlesen die Welt wird. Die Bauernzehe rückt so dicht auf den Höflingshacken, dass sie ihm die Beulen aufsticht. Wie lange bist du, Totengräber? Von allen Tagen im Jahr kam ich den Tag dazu, als unser letzter König Hamlet den alten Norweger unterkriegte. Wie lange ist das her? Das wisst ihr nicht. Das weiß doch jeder Idiot. Es war den Tag, an dem der junge Hamlet geboren ist. Der verrückt ist und nach England musste. Aha. Und warum musste er nach England? Na, weil er verrückt ist. Er soll ja seinen Verstand wiederkriegen. Und wenn nicht, macht's da auch nicht viel. Wieso? Da merkt man's ihm nicht an. Sie sind da genauso verrückt. Wie wurde er verrückt? Sehr seltsam, heißt es. Wie seltsam? Gott, indem er den Verstand verlor. Kennst du den Grund? Ja, das gehört alles zu Dänemark. Wie lange liegt einer in der Erde, ehe er verfault? Gott, wenn er nicht verfault ist, ehe er stirbt, wie wir heutzutage viele Lustleichen haben, die kaum das Reinlegen überstehen, hält er euch seine 8, 9 Jahre. Ein Loge, aber 9. Warum der länger? Na, Sir, sein Fell ist so gegerbt von seinem Beruf, dass er das Wasser lange Zeit abhält. Und das Wasser macht euch so eine scheiß Leiche mächtig kaputt. Das hier ist ein Kopf. Der Kopf hat euch in der Erde gelegen 23 Jahre. Von wem war der? Dieser selbe Kopf, Sir, war Yoriks Kopf, der Hofnarr. Der? Genau der. Lass mich sehen. Ach, armer Yorick. Ich kannte ihn, Horatio. Ein Bursche von unendlichem Witz, von hervorragendster Fantasie. Er hat mich 1000 Mal auf dem Rücken getragen. Und jetzt? Wie zuwider er meiner Vorstellung ist. Es kommt mir hoch. Wo ist jetzt euer Spott? Eure Sprünge, Lieder, Geistesblitze, die den Tisch zum Brüllen brachten? ganz vom Fleisch gefallen? Ich bitte dich, Horatio, sag mir eins. Was denn, Lord? Glaubst du, dass Alexander in der Erde dergestalt aussah? Genauso. Und so roch? Genauso, Milord. Zu welch niedriger Verwendung wir zurückkehren können, Horatio. Warum sollte die Einbildung nicht dem edlen Staub Alexanders nachspüren, bis sie ihn dabei trifft, wie er ein Spundloch stopft? So betrachten hieße zu genau betrachten. Gott, nein, kein Jota. Nur ihm folgen, mit aller Bescheidenheit. Und sich leiden lassen von Wahrscheinlichkeit. Als etwa Alexander starb. Alexander wurde begraben. Alexander ward wieder Staub. Staub ist Erde. Aus Erde wird Lehm gemacht. Warum sollte man mit dem Lehm, in den er sich verwandelt hat, nicht ein Bierfass spunden? Doch still, hier kommt der König, die Königin, der Hof. Wem folgen Sie? Die Totenbräuche wurden so erweitert als zulässig. Ihr Tod war zweifelhaft und nur ein Machtwort stieß die Ordnung um. Sonst müsst sie ruhen in ungeweihtem Grund bis zum Gericht. Statt christlichen Gebets bewirft man sie mit Scherben, Schotter, Kies. Doch hier erlaubt man ihr den Jungfernkranz, die Blumenstreue und die Heimbringung, Geläut und Grab. Legt sie in die Erde. Und aus dem reinen, unbefleckten Fleisch sollen Veilchen springen. Ich sag dir, starrer Priester, ein Himmelsengel wird meine Schwester sein, dieweil du liegst und heulst. Was? Die schöne Ophelia? Ich hoffte, dich als Hamlets Frau zu sehen. Ich wollte dir dein Brautbett richten, Kind. Und nicht bestreuen dein Grab. Oh, dreifach weh. Treff 10-mal dreifach das verfluchte Haupt, dessen Gräueltat dir deinen klaren Geist gestohlen hat. Wer ist der, dessen Schmerz so mächtig hertönt? Dies bin ich, Hamlet, der Däne. Zum Teufel deine Seele. Du betest schlecht. Ich bitte dich, die Hand vor meinem Hals, denn bin ich auch nicht je zornig und rasch, hab ich doch was Gefährliches in mir. Das sei so klug und fürchte, weg die Hand! Reißt sie voneinander! Hamlet, Hamlet! Teurer Lord, seid ruhig. Oh, ich will kämpfen mit ihm um den Punkt, bis sich mein Augenlid nicht mehr bewegt. Oh, mein Sohn, mein Sohn! Ich liebte Ophelia. 40.000 Brüder, die Menge ihrer Liebe insgesamt macht mich nicht aus. Was willst du für sie tun? Oh, er ist toll, Laertes. Um Gottes Willen, schont ihn! Best! Zeig mir, was du tust. Du weinst, du kämpfst, du fastest, du zerfetzt dich, trinkst Essig aus, du frisst ein Krokodil. Ich tu's. Kommst du hierher zum Flennen, mich überbiet mit dem Sprung ins Grab? Lass dich lebendig zu ihr scharren. Ich tu's. Ich bitte euch, Horatio, geht ihm nach. Laertes, stärkt die Geduld mit dem Gespräch von gestern. Wir führen die Sache zu sofortigem Stoß. Dies Grab soll ein lebendiges Denkmal haben. Sie haben jeden Umstand im Gedächtnis? Im Gedächtnis, Milord. Hoch von der Koje? Das Seetuch über mich gehängt, im Dunkeln tappte ich umher nach ihnen, fand sie auch, griff mir ihr Bündel und verschwand in meinem eigenen Raum. Und couragiert erbrach ich den hohen Auftrag. Und ich fand Horatio, oh, Königsschurkerei. Genau Befehl, gespickt mit allem Möglichen an Gründen betreffend Dänemarks Wohl und Englands auch, das gleich nach dem Lesen. Ohne Aufschub, nicht mal gewartet, um die Axt zu schleifen, man mir den Kopf herunterhackt. Ist's möglich? Hier ist der Auftrag. Lies ihn bei mir, Muße. Doch willst du hören, was ich weitertat? Ich bitte Sie sehr. Ich setzte mich, erdachte neuen Auftrag, die Überbringer gleich zu töten. Schrieb den Brief, gab Unterschrift, gab Siegel, gab ihn zurück. Der Wechselbalg ward nicht erkannt. Tags darauf war unser Seegefecht. Was danach folgte, weißt du bereits. Und Gildenstern und Rosenkranz gehen drauf? Sie buhlten ja um das Geschäft. Sie drücken mein Gewissen nicht. Ihr Fall erwächst aus ihrer eigenen Einmischung. Es ist gefährlich, stellen kleinere sich zwischen die entbrannten Degenspitzen von mächtigen Gegnern. Es muss aus England bald gemeldet werden, wie dort der Ausgang des Geschäftes ist. Ja, sicher bald. Die Zwischenzeit ist mein. Doch tut es mir sehr leid, guter Horatio, dass ich mich voller Ärtes so vergaß. Denn in dem Spiegel meiner Sache sehe ich das Bild der Seinen. Ich will um ihn werben. Doch wirklich, dieses Großtun mit dem Schmerz trieb mich zur Raserei. Psst. Wer kommt dort? Eure Lordschaft ist recht willkommen zurück in Dänemark. Ergebensten Dank, Sir. Kennst du diese Schnake? Nein, Milord. Umso mehr bist du in der Gnade, denn es ist Sünde, ihn zu kennen. Bester Lord, wenn euer Lordschaft geneigt wären, wünschte ich euch eine Sache mitzuteilen von seiner Majestät. Ich will es erfassen, Sir, mit aller Geisteskraft. Seine Majestät bat mich, euch anzuzeigen, dass er eine große Wette auf euer Haupt gesetzt hat. Sir, dies ist die Sache. Es kam neu hier zu Hofe Laertes. Ich versichere euch, ein vollendeter Kavalier, voll der vorzüglichsten Qualitäten, von einer sehr gefälligen Unterhaltung und glänzendem Äußeren. Der Betreff, Sir. Was hüllen wir den Kavalier in unseren rauen Atem? Sir? Kann man sich nicht in einer anderen Sprache verständigen? Es wird gehen, Sir, bestimmt. Was beinhaltet die Nominierung des Kavaliers? Des Laertes. Desselben, Sir. Ihr seid nicht unwissend, von welcher Vorzüglichkeit Laertes ist. Ich meine, Sir, bezüglich der Waffen. Doch in der Beimessung, die man ihm darin zulegt, in seinem Fache, ist er beispiellos. Was ist seine Waffe? Rapier und Dolch. Also zwei Waffen. Na gut. Der König, Sir, hat mit ihm 6 Berberpferde gewettet, gegen die er, dem Vernehmen nach, 6 französische Rapiere und Dolche pfändete, nebst Zubehör als Gürtel, Gehenke und so. Um was ist das alles verpfändet, wie ihr es nennt? Der König, Sir, hat gewettet, dass Laertes bei einem 1000 Gängen zwischen euch und ihm, er höchstens 3 Treffer mehr anbringt. Er hat 12-9 ausbedungen. Und es käme zu sofortigem Auftrag, wenn euer Lordschaft zur Entgegnung geneigt wären. Ist eine Klinge da, der Kavalier willens und der König dem Vorsatz treu, will ich für ihn gewinnen, wenn ich kann. Wenn nicht, trage ich nichts davon als die Schande und die Treffer. Soll ich dies genauso rücküberliefern? In diesem Sinne, Sir, mit Ausschmückung nach eurer Art. Ich folge des Königs Belieben. Ist's ihm gelegen, bin ich bereit, jetzt oder wann auch immer, vorausgesetzt, ich bin imstande wie jetzt. Ich empfehle eurer Lordschaft meine Dienste. Sie werden die Wette verlieren, Milord. Ich glaube nicht. Seit er nach Frankreich ging, bin ich in ständiger Übung. Ich werde bei Vorgabe gewinnen, aber du glaubst nicht, wie schlecht mir hier ums Herz ist. Doch es ist gleich. Wenn Ihrem Gemüt irgendwas widersteht, gehorchen Sie ihm. Um Himmels Willen, wen kümmern Ahnungen? Die Vorsehung waltet selbst im Falle eines Sperlings. Ist es gleich jetzt, ist es nicht künftig. Ist es nicht künftig, dann ist es jetzt. Ist es nicht jetzt, wird es doch kommen. Bereit sein ist alles. Da niemand weiß, was er verlässt, was bedeutet es, wenn er es früh verlässt? Kommt, Hamlet, kommt, nehmt diese Hand von mir. Laertes, gewährt Verzeihung. Ich tat euch Unrecht, jedoch verzeiht als wahrer Edelmann. Jeder weiß hier, auch euch muss es bekannt sein, wie ich geschlagen ward mit Geisteskrankheit. Was ich tat, dass ich euch Blut und Ehre und Missfallen rau wecken mochte, ich erklär's als Wahnsinn. War's Hamlet, der Laertes kränkt? Nicht Hamlet. Wenn Hamlet von sich selbst genommen ist und nicht er selbst ist und er kränkt Laertes, dann tut's nicht Hamlet. Hamlet leugnet es. Wer tut es dann? Sein Wahnsinn. Ist es der, ist Hamlet die beleidigte Partei. Sein Wahnsinn ist des armen Hamlet Feind. Das genügt dem Blut, das mich in diesem Fall am meisten treibt zu meiner Rache. Doch im Ehrenpunkt beharre ich und nehme nicht Versöhnung, bis ältere Meister anerkannter Ehre zum Frieden, Präzedenz und Stimmelein, das unbefleckt mein Name bleibt. Bis dahin nehme ich gebotene Liebe an als Liebe und kränk sie nicht. Ich nehme es herzlich an und fecht die Bruderwette offen aus. Setzt mir die Humpen Wein hier auf den Tisch. Wenn Hamlet einmal oder zweimal trifft, lasst das Geschütz auf allen Mauern feuern. Der König trinkt auf Hamlets längeren Atem. Und eine Perle wirft er in den Kelch. Mehr wert, als sie die Folge von 4 Königinnen Dänemarks Krone trugen. Reicht den Wein. Jetzt trinkt der König Hamlet zu. Fangt an. Und ihr, die Richter, habt ein waches Auge. Kommt ran, Sir. Kommt, Milord. Eins. Nein, Schiedsspruch. Treffer, ein offensichtlicher Treffer. Gut, nochmal. Halt! Gib mir den Wein. Hamlet, die Perle dir. Hier, auf dein Wohl, gebt ihm den Kelch. Erst diesen Gang, setzt ihn indes beiseite. Kommt. Noch ein Treffer. Was sagt ihr? Berührt, berührt, ich gebe es zu. Unser Sohn gewinnt. Hier, Hamlet, nimm mein Tuch. Reib dir die Stirn. Die Königin trinkt auf dein Glück, mein Hamlet. Oh, Madame. Gertrud, trinke nicht. Ich will, Milord, ich bitte euch erlaubt. Ich darf nicht trinken, Madame, aber gleich. Ich trockne dein Gesicht. Milord, ich treffe ihn jetzt. Ich glaube es nicht. Und doch ist's beinahe gegen mein Gewissen. Kommt, dritter Gang, Laertes. Ihr tempelt bloß. Ich bitte euch, stecht mit vollem Einsatz zu. Ich fürchte, dass ihr mich zum Besten habt. Denkt ihr das? Kommt ran! Beide Seiten nichts! Jetzt seht euch vor! Trennt sie! Sie rasen hier! Wechselt die Rapiere! Na? Kommt nochmal! Sie bluten beide! Wie geht es, Milord? Wie geht es, Laertes? Ah, wie der Drossel in der eigenen Schlinge. Ich fall mit Recht durch eigenen Verrat. Was ist der Königin? Ihr schwindelt, weil sie Blut zieht. Nein, nein. Der Trank. Der Trank. Oh, lieber Hamlet. Vergiftet. Oh, Schurkerei. Hey! Lass die Tür versperren! Verrat! Sucht ihn heraus! Hier ist der Hamlet! Hamlet, du bist hin. Keine Arznei der Welt hilft dir noch auf. In dir ist keine halbe Stunde Leben. Das Werkzeug des Verrats in deiner Hand. Unabgestumpft. Mit Gift. Die faule Tat, sie kehrt sich gegen mich. So liege ich hier, nie wieder aufzustehen. Deine Mutter, vergiftet. Ich kann nicht mehr. Der König. König. Schuld. Die Spitze giftig. Dann Gift. An deine Arbeit. So schützt mich, Freunde. Hier, du Mörder. Blutschänder, verdammter Däne, trink das Gebräu. Ist eine Perle drin? Volk meiner Mutter. Es geschieht ihm recht, denn das Gebräu, er hat es selbst gemischt. Lasst uns Vergebung tauschen, edler Hamlet. Mein Tod und meines Vaters Tod fallen nicht auf dich. Und deiner nicht auf mich. Der Himmel, sprech dich frei davon. Ich folg dir. Aus ist's, Horatio. Königin, adieu. Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall, Komparsen oder Zuschauer des Stücks, hätt ich nur Zeit. Doch dieser Büttel tot ist streng mit dem Arrest. Oh, ich erzählte. Doch lass es sein, Horatio, es ist aus. Du lebst. Erkläre mich und meine Sache den Unbefriedigten. Nie sollt ihr's glauben. In mir ist mehr vom Römer als vom Dänen. Hier blieb noch Trank zurück. Bist du ein Mann? Gib mir den Kelch. Lass los, beim Himmel, lass! Wenn du mich je in deinem Herzen trugst, steh ab vom Glücklichsein noch eine Zeit und saug in herber Welt die Luft voll Qual, mein Los zu schildern. Was ist das für ein Kriegslärm? Prinz Fortinbras, mit Sieg zurück aus Polen, gibt den Gesandten Englands zur Begrüßung die Feuersalve. Ich sterbe, Horatio. Das starke Gift bewältigt meinen Geist. Doch prophezei ich, die Wahl wird fallen auf Fortinbras. Er hat mein sterbendes Wort. So sag ihm, was ich zutrug, kurz und lang, und es veranlasst hat. Der Rest ist Schweigen. Jetzt springt ein edles Herz. Gute Nacht, mein Prinz. Wo ist das Schauspiel? Was denn wollt ihr sehen? Wenn irgend Leid und Schrecken, sucht nicht mehr. Die Strecke ruft Gemetzel. Stolzer Tod, welch Fest geht vor in deiner ew'gen Zelle, dass du mit einem Schlag so viele Fürsten so blutig trafst. Der Anblick ist erschreckend. Und das Geschäft aus England kommt zu spät. Das Ohr ist taub, das von uns hören sollte, die Meldung, sein Befehl sei ausgeführt und Rosenkranz und Gildenstern sein Tod. Wo wird uns Dank nun? Nicht aus seinem Mund. Wär er auch noch lebendig für den Dank. Doch da, so jäh nach diesem blutigen Vorfall, ihr aus dem Polenkrieg und ihr aus England erschienen seid, befehlt, dass diese Leichen auf hoher Bühne seien zur Schau gestellt. Und lasst der Welt, die noch nicht weiß, mich sagen, wie alles dies geschah. So sollt ihr hören von Taten, fleischig, blutig, unnatürlich, zufälligem Urteil, beiläufigem Schlachten, von Toden durch Gewalt und List bewirkt, und endlich Plänen. Fehlgeschlagen, fallend aufs Haupt der Urheber. Dies alles kann ich getreu berichten. Eilen wir zu hören. Und ruf die Edelsten zu dem Bericht. Ich selbst mit Schmerz umfange ich mein Glück. Hab unvergessene Rechte an dies Reich, die jetzt zu fordern mir der Anlass rät. Vier Hauptleute sollen Hamlet kriegsgerecht zur Bühne tragen. Er hätte sicher einmal eingesetzt, sich königlichst bewährt. Zu seinem Heimgang lasst Feldmusik und allen Kriegsgebrauch laut für ihn sprechen. Geht, heißt die Truppen feuern. Sie hörten die tragische Geschichte von Hamlet, Prinz von Dänemark, von William Shakespeare. Aus dem Englischen von Mike Hamburger und Adolf Dresen. Texte des Schauspiels von August Wilhelm Schlegel. Für den Funk eingerichtet von Peter Goslicki und Hans Bräunlich. Musik Friedrich Goldmann. Die Personen und ihre Darsteller waren: Hamlet, Gerd Grasse. König, Fred Düren. Königin, Inge Keller. Polonius, Norbert Christian. Ophelia, Jutta Hoffmann. Laertes, Peter Reusse. Horatio, Lothar Schellhorn. Rosenkranz, Werner Tietze. Güldenstern, Ezard Hausmann. Erster Schauspieler, Eckehard Hahn. Erster Totengräber Dieter Franke, zweiter Totengräber Viktor Deiß. Fortinbras Hans-Jörn Weber. Ferner wirkten mit Ruth Glöss, Günter Naumann, Thomas Kästner, Reinhard Michalke, Klaus Gerke, Fried Ludwig, Heinz Rennhack, Klaus Mertens, Walter Kröter, Eckhard Bilz, Guido Matschek und andere. Schnitt Edith Konzak. Ton Klaus Bechstein. Assistenzregie Hannelore Solter. Regie Fritz Göhler.